Willkommen bei Agora, dem Podcast-Format von Agora Hamburg. Wir laden regelmäßig zu spontanen Diskussionen an öffentlichen Orten in Hamburg ein. Leute bringen eigene Themen mit und die Ergebnisse könnt ihr dann hier hören. Das Ganze gibt's auch auf YouTube mit Video, Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen auf Agora Hamburg. Öffentliche Diskussion zu einem Thema, was man selber wählt. Ich bin Nathan. Wenn du deinen Vornamen nennen möchtest, dann... Ich bin Peter. Peter? Ja, herzlich willkommen, Peter. Was ist unser Thema heute? Ja, das Thema, ich habe noch nicht ein ganz genaues Thema, wir hatten ja kurz davor gesprochen und ich interessiere mich sehr für Sprachphilosophie. Ich gehört dazu ja auch. Ja. Und da können wir ein bisschen gucken, wo wir genau drauf kommen. Ich finde am Anfang interessant, die Deutung eines Wortes. Woher die, oder wie man sagen kann, dass man zu einer Bedeutung kommt, wie die zusammengesetzt. Ja. Ich bin gleichzeitig die richtige und die falsche Person, um das zu besprechen. Die richtige Person, weil das quasi der Inhalt meiner Doktorarbeit ist, mehr oder weniger. Die falsche Person, weil das der Inhalt meiner Doktorarbeit ist, habe ich halt mich quasi mehr oder weniger rausgelesen aus bestimmten Vorschlägen. Das heißt, es gibt halt ganz unterschiedliche Theorien und Ansätze, das zu erklären. Und ich bin mittlerweile so ein bisschen, ja, ich sitze zwischen den Stühlen, weil ich halt verschiedene Ansätze habe, immer verschiedene Stärken und Schwächen. Und wenn man sich wieder beschäftigt, dann sind das meistens, dass man halt dann die Stärken und Schwächen verschiedener Ansätze sieht, aber nicht mehr so richtig so eine festgelegte Position hat. Ja. Wenn ich bestimmte Aspekte oder eine bestimmte Frage interessiert? Ja, tatsächlich, weil das ist eigentlich ganz gut, weil ich habe eine bestimmte Theorie und da habe ich noch nichts anderes gefunden, was die für mich widerlegt. Also wo ich weiß, dass sie anders ist. Mir ist ein bisschen so Hegel, Heidegger, das ist schon unnötig, dass ich mich noch super gut auskenne, aber das Argument ist ja eigentlich, dass es keine Substanz von Dingen gibt. Es gibt zum Beispiel, sagen wir einfach mal, einfach zu machen, eine hohe Note. Die existiert nicht an sich, sondern die existiert nur in der Struktur, in der Differenzierung, in der Negation, wie man es nennt. So zum Beispiel eine hohe Note zur tiefen Note. Okay. Das heißt, man kann nur wissen, was eine hohe Note ist, wenn man einerseits eine tiefe Note hat. Ja, Punkt. Erstmal so, um das leicht zu machen. Das heißt, der Inhalt der hohen Note ist erstmal eine Negation des Tiefen. Weil es, oder die Beziehung zwischen hoch und tief. Okay, ja, genau. Da kommen wahrscheinlich schon interessante Gebiete. Also ich bin mit der hegelianischen Tradition nicht sehr vertraut. Das heißt, ne, wenn es da... Eigentlich auch nicht. Nur als Warnung sozusagen. Ja. Das klingt für mich erstmal plausibel. Ja. Die Frage ist, ob das... Also die Theorien, die ich betrachte, haben meistens, ich sag mal, ein konkreteres Ziel. Also das klingt für mich sehr plausibel, aber es scheint mir auch eher so eine generelle Vorbedingung zu sein. Und die Frage ist, ob das sozusagen eine volle Theorie ist, die alle Phänomene erklärt, die wir so haben. Ich sehe es auch so, dass eigentlich alle Bedeutungstheorien sehen es in irgendeinem Sinne so, dass Bedeutung über Abgrenzung funktioniert, weil natürlich, um einen klar umrissenen Begriff zu haben oder auch einen unklar umrissenen, braucht man halt immer irgendeinen Kontrast, von dem man sich halt abgrenzt. Aber das scheint mir, also die Frage wäre dann halt, ob das genug erklärt, also im Sinne von, wenn ich jetzt, keine Ahnung, denke, hohe Note, was ist der Inhalt oder was passiert da? Ja. Weil wenn ich einfach nur denke, keine schlechte Note oder keine niedrige Note. Was denke ich denn dann, wenn ich niedrige Note denke? Und das passt dann nicht zirkulär und wie funktioniert das sozusagen? Ja, genau. Also ganz, ganz innerlich müsste man gucken. Also ich würde mal sagen, wenn man es jetzt neurologisch was aktiviert ist, müsste dann theoretisch letztendlich aktiviert werden, was irgendwie alles negiert und damit den Inhalt des Bewusstseins hervorbringt. Okay, ja, okay. Genau, da kommen schon interessante Gebiete. Folgendes, also jetzt mal angenommen, ich denke, keine Ahnung, roter Ball. Ja. Was ist denn dann das Netzwerk, was da aktiviert wird? Ich meine, was muss denn abgegrenzt werden? Ja. Ist, keine Ahnung, Würfel werden abgegrenzt, aber auch alle anderen Formen, alle anderen Farben? Ja, genau, das ist die Frage. Theoretisch nach der Theorie müsste es so sein. Dann müsste sagen, Rot kann nur ein wirkliches Rot sein, Abgrenzung zu den anderen Farben. Wenn es jetzt einfach ist, schwarz-weiß zum Beispiel. Also zum Beispiel, wenn man jetzt jemand geboren ist und nur schwarz sieht, ist es für den nicht schwarz, weil schwarz nur in Differenzierung zu weiß entsteht. Erst ab dem Punkt, wo er weiß sieht, weiß er, was er davor gesehen hat, überhaupt schwarz ist. Davor ist es so gesehen für die Person nichts. Ja. Und so ist das zum Beispiel. So würde ich sagen mit den Farben. Die Farbe Rot kann nur dadurch die Differenzierung der anderen Farben gesehen werden. Dann ist die Frage, warum es genau rot ist und nicht einfach, wenn man alles negiert, wie dann sein kann, dass es rot ist und nicht irgendwas speziell anderes. Also da muss es. Aber ich würde sagen, das ist ein latente, wie sagt man, Potenzial, was in den Rot steckt, was erst herauskommt, wenn es in Relation zu anderen Farben kommt. Okay. Was wieder eine Substanz jetzt ist, so ein bisschen meine Meinung. Ja, ja, okay. Ja, ja, okay. Aber was ist dann, warum muss man nur alle anderen Farben abgrenzen? Ich meine, Rot ist ja auch ganz viele andere Dinge nicht. Rot ist ja auch kein Gebäude, Rot ist ja auch kein, keine Ahnung, keine Note. Rot ist alles Mögliche, nicht? Das heißt, eigentlich müsste man ja dann nicht nur Rot von anderen Farben abgrenzen, sondern von allem anderen. Also Rot, das ist wieder so, Rot existiert ja nur im Kontext. Also ja. Wenn du dir Rot vorstellst, würde ich sagen, stellt man sich latent, also abstrahiert man alle gegebenen Möglichkeiten, hat dann Rot. Also ich würde sagen zum Beispiel, wenn es roter Ball sagt, dann denkt man an Rot erstmal entweder am Ball oder vielleicht an irgendwie eine Flagge oder so weiter. Es gibt ja nicht die Substanz Rot an sich, würde ich sagen, sondern nur im Kontext zu bestimmten Dingen. Und die Frage ist, warum man das abstrahieren kann, wenn jemand Rot sagt, nicht direkt an eine Sache denken muss, das kann ich nicht damit erklären. Ja. Aber ich würde sagen, es gibt eine Abstraktion, dass Rot in allen bestimmten Kontexten, die gerade relevant sind, hervorkommt. Sei es, wenn du gerade irgendwie, was weiß ich, gerade im Fußball bist und dann die Nationalflagge sieht, dann ist halt, wenn du Rot sagst, dass die Abgrenzung weg, dann hat man diese Form mehr Rot dann entsteht. Und wenn jetzt Ball sagt, dann hättest du den Rotbezug wahrscheinlich dann auch Ball und irgendwie anderen Dingen, die Stadion und so weiter. Okay, das heißt, es wird durch den Kontext festgelegt, was jetzt gerade relevante Abgrenzungen sind. Oder das genau, ich würde nicht sagen, du sagst Rot und alles, was Rot sein könnte, wird aktiviert, sondern irgendwo, ich würde mir vorstellen, so eine Röhre ist aktiviert gerade, Netzwerk und okay. Und das, was gerade in der Nähe ist, so, weil ich nicht, komisch wäre, wenn du alles, was Rot ist hier in deinem Leben, dir gemerkt hättest, aktiviert wird. Ja, okay. Sondern so genug, dass du darauf extrahieren kannst, wie immer das geht. Ja, ja, okay, also ein Problem, also ich hatte dich vorher so verstanden, dass er über Abgrenzung und über Negationen definiert wird. Das heißt, ich hatte dich so verstanden, dass sich dann im Hirn alles aktiviert, was nicht Rot. Ja. Ja, ja. Aber also das ist jetzt noch was anderes. Ja. Okay. Eine war die Frage mit dem, du hast gesagt, welche Formen aktiviert, alle Formen aktiviert. Ja, ja, genau. Würde ich sagen, werden Formen aktiviert, die auch über die Negationsprinzip aktiviert wird, nur es sind halt nicht alle. Also es ist nicht, wenn du gefragt hast, wird dann alles andere aktiviert. Dann habe ich gesagt, das im Kontext wird aktiviert. Und jetzt Das mit der Frage, ob das Negationsprinzip würde immer noch gelten und auch die Kontexte vorstellen, dann auch Negation oder Strukturen. Aber das heißt im Prinzip, je enger der Begriff ist, um den es uns geht, desto mehr müsste aktiviert werden, weil immer mehr abgegrenzt werden müsste. Also wenn ich jetzt meinetwegen statt Rot Burgunder sage, dann muss ja sozusagen mehr abgegrenzt werden. Also dann müssen mehr Dinge ausgeschlossen werden, weil die Spalte meines Begriffes einfach schmaler ist. Oder wie ich es meine, ist, dass also wenn ich jetzt nur Rot sage, dann hast du nicht nur die Farbe Rot, sondern du musst dir Rot mit irgendwas vorstellen. Ja. Und das ist immer irgendwas. Und wenn du es konkretisierst, dann ist dieses irgendwas halt konkretisiert. So würde ich es sehen. Also wenn ich jetzt Rot sage, dann wird es halt irgendwas, woran ich gerade irgendwie, was ich sehe irgendwie, davon wird die Rot aktiviert. Würde ich jetzt auch gar nicht so ganz konkret vorstellen, aber irgendwie muss ja irgendwo was haben, wo das Rot ist. Das ist ja Rot. Ich weiß nicht, ob du eine rote Wand vorstellst. Ja. Wenn du sagst, dann einfach nur rot, dann stellen wir insgesamt eine rote Wand und irgendwie andere rote Dinge vor, die ich wahrscheinlich gesehen habe, die irgendwie gerade relevant sind oder vielleicht die schon grundlegend immer aktiviert werden, wenn ich rot habe. Wenn du dann sagst, rote Rose oder so, dann ist halt dieses Random, was random aktiviert, ist dann was Konkretes, aber es würde dann so gesehen auftauchen, würde deswegen nicht unbedingt länger dauern. Aber inwiefern, also ich glaube, ich folge soweit, aber inwiefern ist dann noch das Abgrenzungs- oder das Negationsprinzip zumindest vorhanden? Weil ich meine, eigentlich stelle ich mir, wenn ich jetzt rote Rose sage, dann stelle ich mir eine rote Rose vor. Ja. Dann stelle ich mir was Positives vor. Also dann stelle ich mir. Ja, aber das würde ich sagen, ja nur sich vorheben kann, wenn das alles andere negiert. Also rot, zum Beispiel Rosen, die Vorstellung, lange weich, gibt's, also dass sie irgendwie, dass man sich vorstellt, dass sie irgendwie weich ist, nur weil es was Hartes gibt, weil die Erfahrung von hart hast. Ja. Also muss es ja irgendwas, also weich kannst du ja nicht, du weißt ja nicht, was weich ist, bevor du nicht weißt, was hart ist. Und deswegen brauchst du unbedingt das Harte, um verstehen zu, was weich ist. Insofern würde es bei Rose alles negieren, also nicht hart, nicht gelb, nicht lila oder so, nicht dick, was auch immer so, alle verschiedenen Formen. Und da würde das dann hervorbringen. Und dann hättest du dann das Bild von der Rose. Okay. Eine Frage, die man natürlich stellen kann, ist, was sind denn diese anderen Dinge, die dann aktiviert werden? Wenn ich jetzt, also ich denke rot und deswegen aktiviere ich nicht lila. Was ist denn nicht lila? Weil wenn lila jetzt was Bestimmtes ist, ja. Und wenn ich Lila denken würde, würde ja alles aktiviert werden, sozusagen, was nicht Lila ist. Ja. Aber dann ist Lila ja gar nichts Bestimmtes. Das heißt, ja, wenn wir sagen, nicht Lila wird aktiviert, genau, dann gibt's ja gar keinen Bereich, der aktiviert werden kann, sondern es ist halt eine Struktur, so gesehen, die sich gegenseitig, also, das ist ein bisschen Hegel, weil ich verstehe, ne? Ja. Dass eigentlich alles eins ist, erstmal. Und dass sich aus dieser Einheit, was heraussteht, darüber, dass sich das gegenseitig differenziert. Dabei ja am Anfang sein und nichts. Aber wir können ja schwarz und weiß machen. Es gibt am Anfang nichts. Und dann kommt weiß, aber weiß kommt automatisch, wenn schwarz kommt. Deswegen kann man weiß und schwarz hinlegen, schwarz und weiß. Und dann wird das immer differenzieller, keine Ahnung. Dann kommt ein hoher Ton, ein niedriger Ton dazu. Dann kommt weich fest dazu, immer weiter, immer in Relation entwickelt. Und das geht so weiter, bis wir die Welt haben, wie wir sie haben. Okay. Also auf abstrakter Ebene im Sinne von, wie Bedeutung überhaupt entsteht, ja, sehe ich es halt total, dass wir immer etwas abgrenzen müssen. Ja. Aber wenn wir jetzt auf neurologischer Ebene sind, verstehe ich das noch nicht ganz, glaube ich, weil da scheint hier eher zu sein, typischerweise haben wir halt einen bestimmten Bereich, der ein bestimmtes Ding positiv kodiert. Also er sagt, das hier ist, keine Ahnung, mal von Wortbedeutung weg, das hier ist Schamgefühl und wenn es aktiv wird, dann schämst du dich. Ja, ja. Und genauso würde ich halt denken, okay, das hier ist der Rotbereich und wenn es halt wird, stellst du dir halt rot vor, sozusagen. Ich würde es mal vielleicht andersrum sagen, vielleicht ein bisschen sagen, wie kann man denn überhaupt argumentieren, dass eine Substanz eine Bedeutung hat? Wenn man das ist ja auch wieder so gesehen. Kann man das auch anders sehen, wenn man das negiert, dass ein Ding keine Bedeutung haben kann, dann muss man ja auf den Punkt zu gesehen zurückkommen, den ich sage. Und dann wäre die Frage, was ist denn der Inhalt von, sagen wir jetzt, ich finde, mein Gegenstand ist doch leichter, ein Stein oder so. Was ist denn das, was das Steinhafte, sagen wir mal, was in sich wohnt, ein Stein ist? Und was einfach so, also ohne seine Relation besteht. Was ist ein Stein ohne seine Relation zu anderen Dingen? Ja. Was bleibt da über? Ja. Und ja, genau. Müsste nicht eine Sache, die überbleibt, wenn man weich wegnimmt, wenn man, keine Ahnung, kantig, dann flach wegnimmt, wenn man Farbe weg, anderen Farben wegnimmt, dann ist es, dann bleibt für mich nichts über. Ah, okay. Ja, okay. Okay. Das sind dann wieder sozusagen neurologische und theoretische Fragen. Ich finde, das ist keine Unterscheidung, weil ich würde sagen, das müsste neurologisch auch so sein. Ne? Na, also zumindest ins Bewusstsein. Ja. Vielleicht dann zu dem erstmal, also ein Alternativentwurf wäre sozusagen, der ist nicht sonderlich populär, glaube ich, im Moment in der Sprachwissenschaft, aber ein historisch populärer Vorschlag ist ja die Mental Image Theory, also mentale Bilder. Und das wird manchmal nicht angedichtet, wie auch immer. Aber da wäre der Vorschlag, Stein heißt Stein, weil wenn ich Stein sage, habe ich ein bestimmtes Bild im Kopf und das ist sozusagen die Bedeutung. Und das ist sozusagen das Positive, das heißt, das Wort hat seine Bedeutung, weil es mit bestimmten Bildern im Kopf assoziiert ist. Ja. Und da scheint es mir erstmal, das Bild selber scheint mir potenziell zumindest jenseits einer Unterscheidung zu sein. So, weil es halt, das ist halt wie ein Foto. So, ich muss halt nicht wissen, was das ist, was ich fotografiere. Ich habe einfach ein Foto gemacht. Ja. Und dann ist es fertig. Deswegen habe ich gemeint noch mit neurologisch Bewusstsein. Ja. Unbewusst kann das so funktionieren. Aber sobald du bewusst gehst, dann, was du sagst, ist eine Ebene drüber und was ich sage, ist noch eine drunter. Weil das Rot erkennt halt etwas. Da sind wir wieder bei der Frage, was ist denn Rot ohne andere Dinge? Wenn du keine andere Farbe bist, nur Rot siehst, dann ist das für dich nicht Rot, zumindest nach der Theorie. Ja. Sondern dann ist das einfach und du könntest es gar nicht bestimmen. Und deswegen braucht es dazu. Und unbewusst würde ich dir zustimmen, da wird einfach ein Bild und das wird einfach aktiviert, aber das kann nicht bewusst werden, wenn es nicht die Differenzierung gibt. Okay, das heißt, da ist dann der Punkt. Aber ist das... Die Frage ist, ob das halt eine theoretische Unterscheidung ist oder eine praktische Sache. Also im Sinne von, also man könnte das als Punkt verstehen im Sinne von, ein Mensch wird halt niemals über die Farbe Rot nachdenken, wenn nichts nicht rot ist. Ja. Aber man könnte ja trotzdem theoretisch, also man könnte eine Theorie vertreten, wo man sagt, wenn du dir dabei die Farbe Rot vorstellst, als Bild sozusagen, nicht als abgrenztes Ding, hat es trotzdem die gleiche Bedeutung sozusagen. Es ist unwahrscheinlich, dass du jemals das als interessantes Ding rausgreifst, über das du jetzt reden möchtest oder denken möchtest. Aber das heißt ja nicht unbedingt, dass die Bedeutung an sich nicht vorhanden sein kann. Sie kann halt nur schwer relevant werden. Also ich sage nicht, dass es richtig ist, das wäre der Alternativverständnis. Es stimmt, dass es sehr unplausibel ist, dass man jemals über harte Dinge nachdenkt, wenn man nichts Weiches kennt. Sondern es ist halt eine universelle Eigenschaft, die gleichst du nicht auf. Aber trotzdem ist sozusagen das Gefühl, wenn du dich hinsetzt, ist das Gefühl, sich auf etwas Hartes zu setzen. Nur nimmst du es halt nicht als eine interessante Eigenschaft. Ich würde sagen, du kannst es gar nicht wahrnehmen. Es gibt gar nicht das Potenzial, das zu fahren. Für dich ist es dann einfach so. Das ist wie gesagt, zum Beispiel das Thema, wenn du nur, du bist geboren und hast nur einen hohen Ton. Ja. Sagen wir noch, das ist eine Unterscheidung, hoher Ton, Stille. Aber du wirst niemals sagen können, dass dieser hohe Ton hoch ist, weil du hörst ja nur einen Ton. Kann ja auch sein, dass höhere Töne kommen, ne? Und ja, wie gesagt, der kristallisiert sich ja dann nur heraus, wenn du andere Töne und so. Da sind wir ja eigentlich. Ja, ja, okay, genau. Also dann verstehe ich die Intuition, glaube ich, besser. Das heißt, aber dahinter scheint so eine Intuition zu stehen, dass in Bedeutung halt irgendwie über das Wahrgenommene selber hinausgeht. Weil, also, genau, ja. Weil der Punkt ist ja nicht, dass es nicht wahrgenommen werden könnte, genau. Nicht wahr? Sondern halt nur, dass es nicht, ja, dass man keine Bedeutung daraus generieren könnte. Ja, genau. Also man könnte adäquat reagieren, aber man könnte es nicht bewusst werden, ja. Okay. Ja, also, das verstehe ich dann sozusagen theoretisch. Ich würde, also, dann sozusagen auf praktischer Ebene und auf neurologischer Ebene wäre es für mich immer noch der Eindruck, dass ein biologisches System wesentlich effektiver ist, wenn es nicht über Negation funktioniert. Ja. Es scheint mir sehr ressourcenintensiv zu sein, ja. eine Assoziation zu generieren, die auf Negation beruht, weil du dann ja immer viel mehr aktivieren müsstest, als du aktivieren müsstest, wenn du einfach nur sozusagen zweckspezifische Berufe. Würde ich zustimmen, das ist ja beim Menschen auch so, dass Sprache und so weiter ja sehr, sehr aufwendig ist, ne? Und ja. Sehr, sehr viele Vorteile bildet. Du würdest aber gar nicht, das ist ja eine Frage, wie das entstehen konnte und ob das resolutiv effizient ist. Ich würde auch andersrum eben sagen, für mich, also das ist von Anfang an, wüsste gar nicht, wie man es anders definiert. So, das ist gar nicht, also das ist schon keine dumme Frage, aber ich könnte gar nicht sagen, selbst wenn es ja ineffizient ist, ist es ja so. Und mir würde nichts einfallen, das anders zu beschreiben. Ja, naja, wie gesagt, auf neurologischer Ebene würde mir halt die Alternative einfallen. Ein Neuron wird aktiviert, rot ploppt dir ins Hirn. Ja, aber würdest du das auch sagen, also ne, ich sage das zum Nichtbewusstsein, ja, aber könntest du zum Bewusstsein sagen? Nämlich, dass sobald du das Bewusstsein, also weil es ums Bewusstsein geht, dann geht es ja ums Erkennen. Und Erkennen ist ja was anderes als richtig. Es gibt ja diese Experimente, wo Leute, ich glaube, den Sehnerv getrennt ist und du hältst den, und das rechte Auge kann nicht bewusst wahrnehmen im rechten Auge, aber du hältst ihm was hin und sie zeigen richtig drauf, und dass sie es wahrnehmen. So würde ich sagen. Dann, keine Ahnung, kommt was Rotes und der ist farbenblind, aber dieses, was immer es ist, erkennt, unbewusst erkennt das und würde auch richtig drauf zeigen. Aber er kann es vielleicht nicht bewusst machen. So würde ich das sagen. Also, ja, okay. Ja. Der Organismus regiert zum Beispiel, du hast keinen farbenblind, aber es kommt was Rotes auf dich zu. Und dann, wenn es unbewusst, würdest du richtig reagieren, hinhalten, und du wüsstest nicht, was du da gemacht hättest, weil du es nicht siehst, so würde ich sagen, weil das Bewusstsein. Ja, okay. Also, ich glaube, ich sehe den grundsätzlichen Punkt. Ich bin mir nicht sicher, ob die Unterscheidung zwischen bewusst und unbewusst hier genau das ist, worauf es hinausläuft. Folgendes Problem, sich mit der Unterscheidung. Es scheint mir einfach eine gewagte These zu sein, in manchen Zusammenhängen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach nicht so aufgewachsen wäre, wie ich aufgewachsen bin, sondern ich wäre in einem komplett roten Raum. Ja. Aber ich bin immer noch ich. Ja. Meine Farbwahrnehmung ist, also ich habe die gleichen Zäpfchen im Auge. Ja, ja. So, ne? Ja. Würde ich dann nicht trotzdem, also ich würde dann trotzdem bewusst die Farbe der Wand wahrnehmen, im Sinne von, dass ich, oder wer die Vermutung, dass das rausgefiltert wird. Weil ich meine, wenn mein Auge genauso funktioniert, dann hat das Licht die gleiche Wellenlänge, sozusagen, wie jetzt halt ein roter Ball hätte. Genau. Und wahrscheinlich wird das dann so weiterverarbeitet. Ja. Und dann hätte ich ja sozusagen die gleiche Farbe im Kopf. Meine Vermutung, die Alternative wäre halt zu sagen, ich nehme dann diese Farbe gar nicht mehr wahr. Ja, das wäre dann die Vermutung. Da sind wir wieder bei dem Punkt davor, jemand, der nur weiß sieht, kann ich, oder wenn er nur jemand nur einen Ton sieht, zu sagen, der nimmt natürlich den Ton wahr. Obwohl, bei Ton ist ein bisschen, ich überlege ein anderes Beispiel, Ton ist doch zur Stille. Sagen wir, du hast nur Stille, oder du hast nur einen Ton. Dann kannst du, also du wirst geboren, hast immer Tidonus, oder? Ja. Und dir wird auch nicht gesagt, dass es unnormal ist, und du hast immer nur diesen einen Ton. Machen wir es mal einfach, du hast auch nicht laut und leise. Ja, ja, okay. Einfach gleichförmig ein. Genau. Dann glaube ich nicht, dass du wahrnehmen kannst, denn du weißt ja nicht, dass der Unterschied, also was Stille bedeutet. Also du hast nur diesen einen Ton und für dich gibt es keinen Unterschied zwischen Stille und Ton. Also du weißt ja gar nicht, was Stille, also du kannst den Ton ja gar nicht differenzieren als etwas. Deswegen existiert, er beeinflusst dich vielleicht unbewusst auch, aber bewusst kannst du ihn nicht wahrnehmen. So würde ich auch mit Rot sagen. Gilt das generell? Was ist denn mit Schmerz? Schmerz, ja, Ich habe auch schon kurz daran gedacht, weil also ich rede nur weiter nicht, ne? Aber ja. Und also was man ja wahrscheinlich hat, ist ein Abstumpfen der Nerven oder so, aber das ist ja was anderes. Ja, da geht's genau, ja genau. Das wäre ja nicht der Punkt. Ja, ich würde sagen, also so wie man sagen muss, wenn du nur Schmerz wobbelst, die ganze Zeit Schmerz. Ja, du bist mit Schmerz geboren, genau. Ein bestimmter Schmerz ja, durchgehen. Genau. Ja. Keine Variation sonst. Genau, und nicht Variation, das darf ja nicht sein, du hast in der rechten Hand Schmerzen und links nicht, dann könntest du auch differenzieren. Du müsstest generell einen Schmerz haben. Ah, okay, so ein Grundschmerz. Ja, genau. Okay. Dann würde ich sagen, du erkennst dich. Du hättest zwar wahrscheinlich ein totunglückliches Leben, weil unbewusst dich das beeinflusst und macht. Aber du könntest es nicht verbalisieren, nicht bewusst machen, nicht als Inhalt machen. Also. Ja, genau. Also, das ist genau der Punkt, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob bewusst machen und als Inhalt sozusagen etwas machen, ob das die gleichen Dinge sind. Also, ich hätte den Verdacht, dass bewusste Wahrnehmung nochmal was, vielleicht was anderes ist. Und das so in Wort, also nicht mal in Wort fassen, es geht nicht um Worte, sondern halt den Begriff und das Konzept. Ja, ja. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn du gar keinen Unterschied machen kannst, dass du es dann sozusagen nicht als Konzept fassen kannst. Ja. Das ist einfach nicht, du kannst es nicht als eine bestimmte Entität geistig fassen und darüber nachdenken. Ja. Aber bewusste Wahrnehmung wäre für mich vielleicht nochmal was anderes, weil meine Vermutung wäre zum Beispiel bei Schmerz, dass du es halt vielleicht immer noch fühlst. Ja. So, und das, auch bewusst fühlst, so meinetwegen ist der Schmerz halt kein leichter, sondern extrem stark. Also im Gedankenexperiment im Sinne von, ist einfach, wenn du die Nervenbahn, wenn du das misst, ist es ein extrem starkes Signal, extrem hoher Stress auf biologischer Ebene. Ja. So, wieder, streng genommen weiß ich es nicht, aber es fällt mir schwer, mir vorzustellen, dass in so einem Fall das wirklich nicht bewusst wahrgenommen werden würde. Ja. Ich würde vermuten, man nimmt es bewusst wahr. Man kann halt wieder wahrscheinlich irgendwie nicht. Vielleicht kann man sich gedanklich fassen oder begrifflich fassen. So, das wird so wahrscheinlich eh schwer, begrifflich zu fassen. Aber davon mal ganz abgesehen. Siehst du den Unterschied? Oder ja, ich finde ja auch interessant. Also, ich merke jetzt auch das Einzige, was mir dazu so einfallen würde, wo das überlegt. Ja, also aber ich würde, also in meinem, so, wenn ich das als Gegenargument verwenden wollen würde, dann müsste ich natürlich sagen, wäre meine Vermutung, Schmerz ist halt ein besonders eindringliches Beispiel, aber meine Behauptung wäre halt, dass bei allem anderen auch so funktioniert. Ja, genau. Ja, wenn es bei Schmerz geht, wird es bei auch. Wahrscheinlich. Die Frage ist, warum man das denn wahrnimmt. Also, ich finde jetzt bei den Farben ist es ja eingängig, aber auch bei der hohen Rot und so weiter. Und da frage ich mich, warum das jetzt bei Schmerz nicht so sein sollte. Ist das für dich, hast du auch so eine Intuition und du verstehst den Unterschied oder hast du die Intuition? Also Intention, ich habe jetzt nicht was Konkretes. Aber du, in deiner Vorstellung scheinst auch, also siehst du bei Schmerz auch, dass es vielleicht sein könnte. Ja, genau, ja. Da bin ich mir jetzt, ich kann es nicht auf den Punkt bringen. Ja, ja. Gut, es ist halt merkwürdig, ne? Man würde sagen, es affektiert dich, also du würdest ja sehr beeinflusst werden dadurch. Ich versuche mal andersrum, zuerst zu sagen, okay, dass es so ist. Ja. Das Schmerz. Man sagt, okay, intensives Gefühl. Warum nimmt man es wahr? Ja, weil es. Das Institut wahrscheinlich, weil du es halt nicht übersehen kannst, sozusagen. Ja. Also. Und? Also, ne, ja. Da wäre die interessante Unterscheidung zum, dass, ob man ein Grundgefühl hätte, was da ist. Und dann würde man unterscheiden zwischen Grundgefühl, was so ein vorbewusstes wäre, so nach dem Motto. Und was bewusst wäre, wo man es nicht bewusst wäre, wahrnehmen könnte und nicht in Begriffe setzen könnte, aber so auf der Schwelle irgendwie unbegrifflich das hätte. Wenn nicht komisch, weil dann würde man das Bewusstsein halt ein bisschen. Ja, oder man würde halt sagen, Bewusstsein ist was anderes als begriffliches Fassen. Ja, genau, also, das hast du gesagt. Ja, also das wäre die Alternative, dass man halt sagt, naja, Bewusstsein ist halt breiter sozusagen. Ja, Bewusstsein ist nicht auf begriffliches Fassen beschränkt. Also sozusagen. Ja, also. Das kommt darauf an, wie man sich das vorstellt. Weil ich muss sagen, in meiner Vorstellung, wenn ich mir vorstelle, ich wachse in einem roten Raum auf, dann habe ich, glaube ich, nicht die Intuition, dass ich das nicht wahrnehmen würde, sozusagen. Ich glaube, ich hätte die Intuition und die Vorstellung, dass ich halt einfach rot sehe, nur wieder Differenzierung begrifflich. Ja, ja. Aber das wäre für mich sozusagen die Intuition. Genau, ja. Deswegen, du würdest ja spätestens ab dem Punkt, wo du was anderes siehst, dich zurückerinnern. Das ist sowieso nochmal ein interessanter Punkt. Das ist, wenn du später, also ja, Differenzierung im Nachhinein. Genau. War ich gar nicht so problematisch, weil es verknüpft werden könnte, ja. Wie würdest du denn sagen bei Schmerz, also dass es wahrgenommen werden könnte? Ich habe jetzt noch keine, sowohl für die eine noch für die andere Seite keine richtige Argumente gehört. Ja, genau. Also ich bin ja in die Gegensatzrichtung voreingenommen. Für mich ist halt Schmerz, also war für mich ein gutes Beispiel, aber für mich ist es halt keine grundsätzlich andere Situation. Sondern für mich stellt sich das halt so dar, also Bewusstsein ist irgendetwas anderes und wahrscheinlich auch was, was vor Begriffen existieren kann. So. Von den Kontinuitätsthese, ob Tiere Bewusstsein haben und so weiter, hat auch alles Einfluss darauf. Vielleicht auch nicht, weil vielleicht auch Tiere Begriffe, wie auch immer. Aber das wäre sozusagen die Intuition, dass man sagt, okay, ich kann mir zumindest theoretisch vorstellen, dass ich irgendeinen bewussten Eindruck habe, ohne dass ich schon begrifflich denke. Ja. Und wenn das der Fall ist, dann ist es halt für mich der gleiche Fall. Also ist Schmerz und Hautwahrnehmung und sonst was parallel. Es ist halt einfach nur, dann wäre sozusagen, wären all diese Dinge bestimmte Signale, die sich in meinem Bewusstsein in bestimmter Art und Weise manifestieren, wenn sie bewusst wahrgenommen werden. Ja. Und es wäre sozusagen dann ein zusätzlicher Schritt und ein mehr oder weniger unabhängiger Schritt, ob dann diese Wahrnehmungen mit bestimmten Wörtern oder halt bestimmten anderen Entitäten assoziiert werden und dadurch einen Begriff an Bedeutung entstehen. Ja. Genau, ich glaube, das ist ein bisschen ein Punkt, wann was bewusst werden kann. Nämlich darin unterscheidet sich das auch, ob Schmerz wahrgenommen werden könnte, ja oder nein. So, ne? Wenn wir gesagt hätten, das ist so ein bisschen am Rande, dann Sache gibt es. Ja, ist das Bewusstsein nur sprachlich so gesehen? Das ist ja die Sache. Wenn es sprachlich ist, dann würde ich sagen, das ist dann sehr eindeutig, dann kann man dann den Schmerz nicht wahrnehmen. Ja, dann hat Hegel recht. das scheint die Grundsatzfrage zu sein, ob Bewusstsein über Sprache hinausgeht oder nicht. Da sind wir eigentlich wieder bei dem interessanten Punkt, zu sagen, zumindest so wie ich argumentiert habe, dass es ja kein Argument gibt, dass du irgendwas bewusst hast ohne Differenz. Und dann wäre eigentlich nur die Sage, okay, wenn Bewusstsein nur die Differenz ist, dann geht das nicht. Und wenn was bewusst sein könnte, was nicht Differenz ist, dann würde es gehen mit Schmerz. Ja. Die hatten, wenn ich es richtig hatte, aber noch kein wirkliches Argument, dass das bewusst werden könnte, wenn es nicht differenziert ist. Nee, genau. Also das Einzige, was ich angeführt habe, ist sozusagen ein intuitives Argument, nämlich der Schmerz selber. Das ist genau. In meiner Vorstellung es unplausibel erscheint, dass es schmerzig war. Das ist sozusagen, das ist das Argument. Das ist halt kein logisches Argument, sondern es ist halt ein Appell an Intuition. Ja, sozusagen. Der ja, also bis zu einem gewissen Grad, aber erfolgreich zu sein schien, in dem Sinne, dass du einen Unterschied siehst. Ja. Das ist halt nicht abschließend oder final, aber du siehst. Ich würde zumindest, so wie ich gerade argumentiert habe, könnte es abschließend sein und zu sagen, das ist jetzt die Wahrheit. Aber so würde ich schon. Ja, genau. Eigentlich muss ich zu der Argumentation halten. Weil ich nicht erklären, oder besser gesagt, noch kein Argument gefunden hätte, wie es bewusst sein könnte, ohne dass es über dieses Differenzierungsprinzip da wäre. Also was soll denn Bewusstsein ohne Differenz, das wäre uns vielleicht ein bisschen kreisig. Ja, also das wäre dann quasi die das einfachste Bild, mentale Bilder, aber das wäre so die Kino-Variante. Also du siehst halt was, und das ist Bewusstsein. Bewusstsein ist ein Film, der abläuft. So, aber, okay. Da dachte ich, hättest du mir schon zugestimmt, dass es nur wirklich dieses ganz Bewusste, was wir gesagt haben, über Differenzierung gibt. Also es wird wahrgenommen, aber es wird nicht bewusst. Ja, genau, da habe ich nicht unbedingt zugestimmt. Mein Punkt ist, also es kann nicht begrifflich gefasst werden. Genau, so. Und wenn du voraussetzt, dass Bewusstsein das gleiche ist wie begrifflich, dann hat aber, da würde ich Bewusstsein mit begrifflich und Sprache, würde ich sagen, selbst wenn Bewusstsein nicht begrifflich ist, wie sollten das, dann frage ich andersrum, wie sollte das funktionieren, da habe ich jetzt noch keine Vorstellung. Weil, sagen wir, du kommst auf die Welt, siehst nur rot und du meinst, dass es als rot war. Wie funktioniert das denn? Oder du hörst Rotton, ich weiß jetzt nicht, ob es ein gutes Argument ist, aber... Ja, genau, also das Interessante dabei ist, inwiefern, also da kommen wir in eine sehr schwierig zu manövrierende Grauzone zwischen was sind theoretische Punkte und was ist so eine praktische Limitierung. Ja. Weil was ich auf jeden Fall zustimmen würde, ist, ich würde niemals mit dem Begriff Rot, ich würde ihn niemals erfinden, und ich würde ihn niemals in meinem Denken verwenden. Ja. Aber das ist für mich nicht offensichtlich eine theoretische Limitierung. Ja. Das könnte halt ein praktisches sein. Es könnte halt sein, dass sozusagen in einem Gedankenexperiment angenommen, ich hätte auf einmal diesen Begriff im Kopf. Ja. Wäre dann irgendwas anders als vorher. Ja. Und meine Vermutung wäre, also irgendwas wäre garantiert anders. Ja. Ne, ist ja klar. Aber sozusagen, ich glaube, es wäre kein grundsätzlicher Unterschied. In dem Sinne, dass ich das, was du wahrgenommen hast, würde sich dadurch nicht verändern. Du würdest es vielleicht anders sehen, aber du hattest immer noch die gleiche Wahrnehmung und du würdest den Begriff auf all diese Wahrnehmungen zurückbeziehen. Und es wäre korrekt. Das ist sozusagen die theoretische Behauptung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Argument greift, aber sagen wir mit einem hohen Ton. Du hast nur einen hohen Ton. Und dann könntest du nicht sagen, könntest du nicht anfangen, insofern damit zu sagen, ob es hoch oder niedrig ist. Und da würde ich sagen, ja, du hast den Ton. Ja, gut. Und, aber du kannst erst den differenzieren, wenn du raus gehst und irgendwie einen tiefen Ton hörst. Dann kannst du erst damit arbeiten. Gut, ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Gegenargument ist, aber würde ich sagen, davor, wenn nicht wahrnehmen, aber das würdest du damit wahrscheinlich nicht so gemeint haben. Ja, also das Interessante ist halt, wie, ja, also ich glaube, es ist immer noch, also es ist quasi immer die Grundfrage und die können wir wahrscheinlich auch nicht abschließend klären, wie Bewusstsein entsteht oder was Bewusstsein ausmacht. Ja. Weil in meiner Vorstellung ist es halt einfach, es kommen bestimmte Signale im Kopf an, sozusagen. Und durch welchen Mechanismus das auch immer, kann ich nicht erklären, was genau Bewusstsein ist, aber manche davon werden sozusagen aus der Dose, aus dem Input rausgeholt und dir sozusagen vorgespielt, so mehr oder weniger. Und das ist ein, natürlich ein Spielzeugbeispiel, aber das ist so ganz grob, wie Bewusstsein sein könnte. Und dann ist eben der Punkt, naja, dann ist das Signal selber, was entscheidet, was bewusst wahrgenommen werden kann. Das heißt, wenn ein Tonsignal von deinem Trommelfell registriert wird und dann weiterverarbeitet wird, dann ist das prinzipiell etwas, was bewusst wahrgenommen werden kann. Ja. Und davon losgelöst werden die Frage, ob du es jemals als bestimmte Eigenschaften rauskristallisierst, über die du differenziert hast. Ja, also, genau. Ich würde schon, da würde ich gerne hören, wie du das dann denkst, was du noch nicht beschreiben kannst. Nämlich, ich würde zustimmen und sagen, man kann richtig darauf reagieren. Wie gesagt, du sagen wir, es gibt rot-gelb und du bist farbenblind, aber das Gelb kommt irgendwie auf dich zu, dann würdest du unbewusst ja trotzdem unterscheiden können und wahrscheinlich instinktiv richtig darauf reagieren. Ja. Also dein Organismus würde schon, bei Menschen nicht ganz, weil das ist ja vieles dann bewusst und nicht so instinkt gesteuert, aber du würdest schon richtig irgendwie drauf. Ja, wir könnten ja irgendwie. Aber genau, ich würde eben sagen, damit es bewusst werden kann, sich das vorstellen sein kann, wüsste ich nicht, wie gesagt, wenn wir da anfangen, dann wüsste ich nicht, wie man sonst definieren könnte, was anders ist, außer das Negationsprinzip. So, wenn du sagst, du hast was Hartes, du bist eigentlich nur bei den ganzen harten Gegenständen, oder ich überlege gerade, ob es ein Beispiel ist, das ich zum Beispiel. Das ist vielleicht noch mal grundlegender. Zu sagen, ja, man hat grundlegend Gefühl von ich. Dann wird irgendwie, kommt Bewusstsein, dann ist es irgendwie Bewusstsein hinzu, also es wäre noch kein Bewusstsein, aber dann kommt Bewusstsein hinzu, das nimmst du dann auch auf. Wäre die Frage aber, was nimmt es denn auf? Also, wenn du dich nur Bewusstsein hast, ich hast, wenn du dich zu anderen abgrenzt, was ja so ist, dann brauchst du ja diese Abgrenzung, damit du überhaupt Bewusstsein da hast. Also, die Grundlage des Bewusstseins ist ja schon eine Negation von nicht. Sonst ja erstmal alles Bewusstsein, das Baby guckt, hat doch erstmal keine Differenzierung von du und ich. Also, ist alles das Gleiche. Das Baby in der Wahrnehmung, in der Bewusstsein, also Bewusstsein, wenn es noch kein Bewusstsein hat, ne, wenn alles gleich ist, kann man auch kein Bewusstsein haben. Ja. Also sagen wir, theoretisch könnte Bewusstsein haben und für den ist alles gleich und dann kann es nichts erkennen. Nämlich, wenn Gleichheit mit sich selbst kann man nicht erkennen. Aber man muss ja Ungleichheit haben, damit man das erkennt. Wenn Gleichheit mit sich selbst ist nichts. Ja, okay. Ne? Ja. Aber ich meine, für mich wäre Bewusstsein eher so eine bestimmte Perspektive auf die Welt sozusagen. Also einfach nur, ich meine, angenommen, wir sagen, wenn ein Baby noch keine Vorstellung davon hat, was andere und was es selber ist sozusagen, es ist ja trotzdem so, dass es bestimmte Dinge niemals sehen wird. Also klar, wenn das Baby jetzt in dieser Ecke des Raumes sitzt, ich sitze hier, dann wird, wenn das Baby irgendwas sieht, wird es die Tür aus der Perspektive wahrnehmen und nicht aus meiner. Ja. Das heißt, es gibt da schon. Die Abgrenzung scheint extern vorzuliegen, unabhängig davon, ob sie innerlich vorliegt. Also selbst wenn das Kind keine Idee davon hat. Und das ist ja trotzdem, das heißt, in dem Sinne könnte Bewusstsein schon existieren, unabhängig davon, ob die Person selber ein Bild von ich oder nicht ich hat. Aber einfach nur, weil bestimmte Signale kommen halt, also kommen bei der Person an und bestimmte Signale nicht. Genau. Also sind wir wieder bei Differenzierung von Bewusstsein und richtig drauf reagieren. Und da würde ich fragen, genau, was sind. Ja, so wie ich es richtig verstanden habe, da kannst du dich gerne korrigieren, aber so, dass ich das beim Bewusstsein bin, Bewusstsein entsteht und nicht keine richtige Gegenthese gegen genau das Bewusstsein da genommen hast und ein bisschen nochmal an andere Ebenen geht. Ja, oder da okay. Also genau, also ich würde vielleicht, um es besser fassbar zu machen, ich glaube, ich Begriff ist kompliziert und da gestehe ich zu. Nee, also ich nur um sozusagen den Ansatz von dem Alternativvorschlag, den ich finde, besser zu erklären, können wir wieder rot nehmen, sozusagen. Du hattest ja gefragt, wie funktioniert das, wenn es nicht über Abgrenzung funktioniert. Ja. Und die Idee wäre, naja, also einmal der physische Vorgang wäre, rotes Licht kommt im Auge an, wird mit einem bestimmten Maß angeregt, wird weitergeleitet, Und dann führt das zu irgendeiner Aktivierung im Gehirn. Genau. Und die führt zu dieser Wahrnehmung hoch. Moment, der relevante Teil kommt ja, okay. Ne? So, das wäre sozusagen der Wahrnehmungsvorgang. Und jetzt, wie funktioniert das ohne Abgrenzung? Naja, die Vorstellung wäre, wenn ich mir jetzt einfach rot vorstelle und es nicht gesehen habe, passiert sozusagen ab einem gewissen Punkt in diesem Prozess das Gleiche. Das heißt, der Sehnerv wird nicht stimuliert, weil es kommt ja Licht im Auge an, aber irgendwo im Gehirn, auf dem Weg der Verarbeitung der Information, wird sozusagen genau das gleiche Neuron sozusagen im gleichen Maße aktiviert. Und dann wird das sozusagen einfach weiterverarbeitet, wie vorher auch. Das heißt, Vorstellung von Rot ist sozusagen das Gleiche oder läuft parallel zu der Wahrnehmung von Rot. Und beides ist einfach nur ein bestimmtes Signal, was am Gehirn ankommt, ohne dass ich 1000 andere Signale brauche. Aber war das immer noch das Problem? Oder ich glaube, du hast da... Ja, genau. Also wenn ich weiß nicht, ganz richtig verstanden habe, dann wäre ja immer noch die Frage... Also dann würde ich alles zustimmen so, aber ich würde halt sagen, es kann da auch in ein Bewusstseinszentrum, sagen wir, es gibt ein Zentrum, was irgendwie bewusstseinsfähig ist, reinprojiziert werden, nur es würde nach meiner Theorie dann ja versandt einfach. Also es würde nicht griffig ist, um als Bewusstsein nach vorne zu sehen. Oder was wolltest du gerade sagen? Ja, ja, okay. Aber dann scheint es wirklich, also es ist gleichzeitig gut und schlecht. Wir haben dann eine klare Grenze, wo sozusagen diese beiden Theorievorschläge scheiden. Ja. Nämlich, ob Bewusstsein vorbegrifflich ist oder nicht. Wenn ich das richtig verstehe, weil es scheint mir die gleiche Grenze zu sein. Ja, ich habe. Ne, also wenn es keine Abgrenzung gibt, dann würde es genau, sagen. Ja, ja, genau. Und meine Annahme wäre, egal ob es Abgrenzung gibt oder nicht, das Signal kommt an und das Signal wird dir sozusagen vorgespielt und es ist immer der gleiche Farbton. Ja. Nur halt dann ist die Frage, ob das begrifflich ist. Genau. Ja. Das heißt, das scheint sozusagen die harte Grenze zwischen diesen beiden Theorieverschlägen zu sein. Ja. Und ich glaube, viel tiefer oder viel weiter kann man da gar nicht vorstoßen. Ja. Also wir können halt über Intuition reden, haben wir schon. Farbbeispiele scheinen wir unterschiedliche Intuitionen zu haben. Ja. Schmerz war anscheinend, also zumindest mal ein bisschen stärkeres Beispiel, aber auch jetzt nicht abschließend oder irgendwas. Aber das scheint dann genau die Linie zu sein, auf die wir immer wieder zurückkommen, an der sich das quasi scheidet. Und das scheint mir in gewisser, schwer zu sagen. Wenn es gut läuft, ist das eine empirische These sozusagen. Ich weiß nicht, wie man das testen würde, aber es scheint zumindest eine bestimmte Annahme zu sein. Wenn wir beide in diesen Situationen wären, dann könnten wir es feststellen für uns. Nur haben wir, glaube ich, keinerlei Menschen, die in dieser Situation sind. Ja. Es ist halt schwer, einen Zustand herzustellen, in dem keine Abgrenzung war. Ja. Ich würde ein bisschen widersprechen. Ja, gerne. Ich glaube, meine Position war jetzt schon nach der Diskussion zu sagen, weil ich das gesagt habe, Bewusstheit kann nur Gleichheit mit sich selbst sein. Also, dass es nicht geht. Also, muss eine Differenz sein. Also, müsste alles, was bewusst ist, auch sich selbst irgendwie differenzieren, um bewusst zu werden. Das wäre jetzt meine, ohne zu sagen, das redet ja falsch, aber nur, das wäre jetzt schon meine harte Position. Und da würde ich dich noch einmal fragen, weil du hast schon gesagt, aber was du dagegen sagen würdest, dass du Bewusstsein kannst, ohne dich zu differenzieren. Ja, genau. Also, wenn das okay. Ja, vollkommen. Dann kommen wir, glaube ich, zu dem Punkt, den ich zusammen mit dem Babybeispiel machen wollte, nämlich, scheint mir, die Frage ist, was du mit Differenzierung meinst, aber ich sehe einen Unterschied zwischen sozusagen externer Differenzierung und interner Differenzierung. Für mich wird das Ganze, es ist fast schon so ein mechanistisches Bild, dass wir ja sagen, naja, es gibt halt den Organismus und es gibt das Gehirn, und das ist räumlich begrenzt und es ist nur an bestimmte Sinnesorgane angeschlossen. Ja. Und dieses Gehirn kann sozusagen, wenn es die geeigneten Eigenschaften hat und wir haben keine Ahnung, was diese Eigenschaften sind, kann es sozusagen Dinge bewusst wahrnehmen. Das ist sozusagen eine emergente Eigenschaft, die dieses System hervorbringt. Ja. Einfach mal als Theorie. Das heißt, jeder Organismus ist dann schon automatisch differenziert, einfach nur dadurch, dass halt der Organismus physisch abgegrenzt ist. Und ich glaube, das ist was vorliegen muss. Ja. Und dadurch entsteht, also das wäre wieder die Theorie, dadurch kann dann schon Bewusstsein vorliegen, in dem Sinne, dass ich bestimmte Sinneswahrnehmungen werden mir vorgespielt, sozusagen. Ja. Und andere halt nicht, weil ich sie nie gemacht habe, weil jemand anders sie gemacht hat. Das heißt, ich glaube nicht, dass eine notwendige Bedingung dafür bewusst zu sein, in dem Sinne, dass du diese Sinneswahrnehmung wahrnimmst, dass sie dir vorgespielt werden, was auch immer das ist, dass du selbst sozusagen eine reflektierte Abgrenzung gegenüber anderen hast. Sondern was für mich reicht, ist die externe Abgrenzung. Das heißt, es gibt unterschiedliche Organismen und Systeme und alles vereinfacht. Diese Gehirne haben die Eigenschaft, Bewusstsein zu generieren. Ja. Und ich könnte mir ein Gehirn vorstellen, was diese Eigenschaft hat, sodass die Person, die damit rumläuft, diese Dinge vorgespielt bekommt, dass aber meinetwegen genau den Bereich, der differenziert ich, du, Nicht unbedingt. Ich weiß nicht, ob ich ganz gefolgt bin. Ja. Wenn ich es richtig verstanden habe, was meine Tiere, also wo du sagst, immer gänzt oder das gehört, kann das, ist das ja, wo ich mit meiner Theorie reingehe. Und wenn ich jetzt richtig gehört habe, sagst du, okay, du setzt es voraus und dann das. Und was ich ja gemacht habe, wäre, dieses, was du voraussetzt, eigentlich schon unbegründet und zu gucken, ob es was anderes gibt. Ich weiß jetzt nicht, ich habe das jetzt nicht ganz verstanden, deswegen, wie ich es jetzt gerade wahrgenommen habe. Ich weiß, die Frage ist, was, wenn du sagst, Abgrenzung zwischen ich, du sozusagen, was genau meinst du? Ist das was Inneres, was bei der Person passiert? Entschuldigung, nochmal die Frage. Also, du hattest, glaube ich, also, bevor ich mit meinem ganzen Beispiel wieder angefangen habe, hast du, glaube ich, gesagt, also, eine notwendige Bedingung für Bewusstsein ist so eine Abgrenzung zwischen ich, du. Genau, ja. Vielleicht, damit ich das besser verstehe, dann kann ich besser antworten. Ja. Was genau meinst du damit? Also muss die Person selber ein Bild von sich haben? Muss die Person selber über sich als ich nachdenken? Oder also was genau ist diese Abgrenzung? Also ganz grundlegend wäre die Negation. Das Prinzip, das ist grundlegend dafür. Ich weiß gar nicht, ob dann das Ich so das nächstfolgende direkt ist. Ja, okay. Aber also das Baby ist da und alles gleich. Im Bewusstsein zumindest, wenn es, also erkennst nichts. Und erst über die Differenzierung von, okay, das bin ich nicht, diese Fremdelphase und so weiter, kann es dadurch etwas zum Ich und so weiter kommen. Okay. Zumindest zum Bewusstsein. Und das verknüpft dann mit Impulsen, Affekten und so weiter, die es hat, und kann es bewusst werden über die Beziehung, bla bla bla. Okay. Und, genau. Aber das heißt, theoretisch, wenn das Baby das noch überhaupt nicht hat, also diese Abgrenze, dann gäbe es auch kein Bewusstsein. Weil du hast gerade gesagt, im Bewusstsein wäre alles gleich. Aber das scheint nicht die Position zu sein. Nee, genau. Ab dann hat eine Differenz. Ich glaube, es muss nicht ich sein. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es ich sein muss. Es kann auch ein Bewusstsein sein, was etwas erkennt. Ich sein muss, ist eine interessante Frage. Mir scheint es jetzt naheliegend, aber ich würde es mal nicht, einfach nur, weil es eine Mehrannahme ist, würde ich es gar nicht drin lassen. Gar nicht die Rande direkt. Aber dann bleibt wirklich nur noch übrig, man braucht halt irgendwas, irgendeine Form von Kontrast. Genau, das ist eine Grundbedingung von mehreren Annahmen. Ja, okay. Natürlich, die muss damit bewusst sein, es braucht so jemand, der Gefühl dazu hat, aber das ist so gesehen, ohne das, sage ich mal, geht's nicht. Okay, aber dann ist die Annahme doch wirklich nur, es muss Kontraste geben. Genau. Ich hatte dich vorher so verstanden, dass halt, dass diese Ich-Abgrenzung die notwendige ist. Ja, nee, okay, dann verstehe ich das, glaube ich, besser. Also der Punkt, auf den ich hinaus wollte, weil ich dachte, es geht um die Ich-Abgrenzung, dass sozusagen Organismen automatisch gegeneinander abgegrenzt sind, einfach nur auf physischer Ebene. Nee, nee. Das ist dann aber genau, ja, das ist dann interessant, weil das ist dann im Prinzip eine unterschiedliche Vorstellung davon, was funktioniert. Also beide als sozusagen Spielzeugbeispiele wäre halt, also Szenario, wir haben keine Kontraste, komplett roter Raum, was auch immer. Was passiert da jeweils? Das Bild, was du für plausibel hältst oder vertrittst, wäre, meinetwegen kommt halt immer noch eine Lichtwelle bei meinem Auge an. Das wird alles angeregt, bla bla bla. Aber dann, sobald es sozusagen in den bewussten Bereich kommt oder kommen würde, verpufft es sozusagen. Das heißt, also im Sinne von, es kann nicht genau, ja, passieren. Genau, ja, ja. Das ist immer da passiert, aber... Ja, ja, klar, ja, natürlich. Und mein Gegenvorschlag wäre, naja, ich bin auch in diesem komplett roten Raum, die Lichtwelle kommt an, das Signal wird weitergeleitet und es könnte sein, dass ich sozusagen dieses mentale Bild von Rot in den Kopf gespielt bekomme. Trotzdem noch, nur dass es halt begrifflich nicht fassen könnte. Genau, und da war meine Frage ja. Und das glaube ich, der Punkt, wo ich dann so gesehen dass du nicht mit dir mithängen kannst. Ja. Wie ist denn die Grundbeschaffenheit dieses Erkennens? Du sagst, also es ist weiter, da würde ich ja alles zustimmen. Du sagst, okay, aber es ist dann irgendwie nicht begrifflich bewusst, sondern aber es ist irgendwie bewusst. Aber was ist dann dieses Bewusst? Also ich weiß nicht, ob du das ablehnst, Gleichheit mit sich selbst kann erkannt werden, ob du das sagst. Für mich, das wäre ja Gleichheit mit sich selbst, die du erkennen würdest. Was ist dann so gesehen die transzentralen Bedingungen, was auch immer, ne, ja, die dann eine Rolle spielen, damit das oder Metaphysik. Ja, wahrscheinlich schon. Genau, das habe ich noch nicht so verstanden, ne? Ja, Ihre Frage, ich frage im Prinzip, was ist dann Bewusstsein, wenn ich das verstehe? Und also ich gestehe freimütig zu, dass ich da auch keine Antwort habe. Ja. Aber. Wieder nur Intuition, aber ich hätte halt auch wieder, ich hätte auch Probleme damit zu glauben, dass Bewusstsein über Gedankenoperationen definiert ist. Ich glaube, was Bewusstsein für mich ist, ist sozusagen, es ist letztendlich in der Eigenschaft in zwei Dingen begründet. Nämlich einerseits, es gibt ein bestimmtes System, also das Gehirn, was eine Eigenschaft hat, Daten in bestimmter Art und Weise zu verarbeiten, sodass sie sich selber vorgespielt werden. Ja. Und ich kann nicht konkret sagen, wie das entsteht, aber das könnte wahrscheinlich die Gegenseite auch nicht. Das ist in Ordnung. Und dann ist sozusagen das Bewusstsein ist im Kern einfach nur dieses Perspektivische. Was weißt du? Also Bewusstsein ist der Umstand, dass ich halt die Welt aus einer bestimmten Perspektive wahrnehme. Also es gibt halt, ich spüre manchen Schmerz und manchen Schmerz spüre ich nicht. Ich sehe manche Dinge und andere nicht, weil ich an bestimmten Orten in der Welt bin, sozusagen. Das ist einfach nur die Tatsache, dass dieses System hier sich durch die Welt bewegt. Ja. Und perspektivisch in der Welt verortet ist. Ja. Das ist sozusagen, dann, das wäre sozusagen der Kern von Bewusstsein, wäre halt einfach nur dieser Umstand, dass halt dein Gehirn an einen bestimmten, an bestimmte Apparate, also Mechanismen, was meine ich, Instrumente angeschlossen ist sozusagen, die die Welt aus einer Perspektive wahrnehmen. Das ist halt eine bestimmte Art. Es wäre sozusagen eine physische Eigenschaft. Also bis auf physische Eigenschaft würde ich ja nicht widersprechen. Ich finde wieder, dass ich was Grundlegendes, Strukturelles mache und kannst du gerne widersprechen, dass du sagst, ein bisschen darüber ist. Also was ich sage, tangiert gar nicht. Aber dass du es einfach selbst sagst, okay, vielleicht habe ich es nicht ganz verstanden, aber ja. wir sind ich und das physische Eigenschaft. Ja, aber wir sind ja nicht nur physisch, ne? Wir sind geistig. Und wie ist das möglich? Und physisch ist es ja nicht möglich. Ah, okay, ja. Also ich verstehe immer noch nicht. Ja, ja, okay, ja, ja. Genau. Ja, ich schätze, also was dann sozusagen der Kern oder der Kern dieser Grundannahme, der Unterschied der Grundannahme ist, glaube ich, ich würde nicht voraussetzen, dass Bewusstsein gedanklich ist. Genau. Da würde ich sagen, genau, und was ist dann bewusst? Also keine Ahnung. Gedanklich muss es auch nicht sein, würde ich sagen. Ja, genau. So, symbolisch muss es ja sein. Muss es? Dann ist die Frage, was denn der Inhalt davon ist. Ja, das ist ja wieder die Frage, ne? Die Medien, wie das dann möglich ist, ne? Wo meine Antwort wäre Dialektik, Struktur und so weiter. Und dann wäre interessant, wie ist denn das überhaupt möglich, dass was bewusst sein kann? Und das war, aber ich meine, wenn du sagst, scheinen wir nicht auf unterschiedlichen Ebenen zu sein, sondern halt an einer bestimmten Stelle einfach unterschiedliche Grundvoraussetzungen. Aber das ist die Frage, was ist dann deine Grundvoraussetzung? Nämlich, hast du eine Erklärung für die Grundvoraussetzung, dass du mein Konzept übergehen kannst? Was wäre das denn? Ich glaube, was passiert ist, wir haben beide eine Prognose darüber, was passiert, wenn ein Signal ohne Abgrenzungsmöglichkeit mit Bewusstsein in Kontakt kommt. Meine Annahme ist, es wird weiterverarbeitet und stellt sich trotzdem dar, einfach als das Signal, als das ankommt. Dein Vorschlag ist, nee, es wird nicht weiter, es kann nicht ins Bewusstsein gelangen, sozusagen. Aber das scheint mir, also es scheint mir zwei entgegengesetzte Grundvoraussetzungen zu sein. Genau, ohne da würde ich sagen. Aber ich sehe nicht, leicht pedantisch. Das ist für mich offensichtlich, wo hier die Beweislast liegt. Genau, und ich würde sagen, das, was du sagst, ist schon rührend. Ich kann genau das Gleiche wieder sagen, wenn physische Reich sein Bewusstsein geht und dann ist die Frage, wird erkannt oder nicht? Und da an der Stelle würde ich dann dein Argument schon sagen, er wird erkannt. Ich sag ja, er geht durch, wird aufgrund dieser Theorie nicht erkannt. Du sagst, er wird erkannt. Und was ist aber die Bedingung des Erkennens? Und du sagst, physischer Reiz wird weitergeleitet, aber das ist ja noch nicht hinreichend dafür, dass was erkannt wird. Und also ich finde Metaphysik Grund, also ganz in der Grundlage des Seins, also jegliches Sein strukturiert ist, Grundlage. Wenn ich jetzt deine Theorie nehme und das ist physikalisch weitergeleitet, ja, kann ich damit, das ist nicht diese Grundlage, damit kann ich nicht erklären, warum was ist. Damit kann ich sagen, dass Dinge sind, aber ich kann nicht, Bewusstsein kann ich zum Beispiel nicht erklären. Dieses kleine und bekannte Qualia-Problem, dass selbst wenn du das Gehirn komplett entschlüsselt hättest und alle Neuronen nachverfolgen könntest, würdest du ja immer noch nicht was Geist ist, weil das ist quantitativ. Es wird weitergeleitet und dann sagst du, es wird erkannt, aber genau dieser Schritt vom Weitergeleitet wird erkannt. Da ist es, wo ich sagen würde, wo ich die Grundlage der Weltstruktur nenne und wo ich bei dir noch nicht begriffen habe, was deine Grundstruktur ist. Ich würde eben nicht sagen, dass die Grundstruktur damit beantwortet werden kann, zu sagen, es ist ein physikalischer Reiz, der weitergeleitet wird. Dem würde ich genau zustimmen. Das würde ich sagen, ist auch eine Bedingung. Nur, ja, okay. Also das verstehe ich. Also ich kaufe definitiv ein, dass also das erstmal als grundsätzlicher Punkt, ja. Das Bewusstsein in dem Bild sozusagen nicht offensichtlich zu erklären ist. Und wenn du halt auf diese Ebene gehst, dass es nicht ausreicht, dass man sagt, es gibt ein Gehirn, es kommen bestimmte Signale an, das Gehirn hat die Eigenschaft, Dinge in bestimmter Art und Weise zu fahren. Genau, weil das doch keine Erklärung ist. Genau, wenn das nicht ausreicht, dann sind wir halt wirklich, dann sind wir eine Ebene tiefer. Dann würde ich immer noch sagen, ich glaube, dann haben wir trotzdem, also dann diese zwei Positionen trotzdem ähnliche Probleme aufgrund folgenden Umständen. Wenn es wirklich die grundsätzliche Beschaffenheit der Welt ist, dass Dinge fahren, Bewusstseins. Aber sind dann alle Dinge, die nicht bewusst sind, nicht voneinander abgegrenzt? Ja, darüber kann man nichts sagen. Ja, weil, nee. Also sie müssen Eigenschaften haben, die abgegrenzt sind, schon damit das irgendwie geht wahrscheinlich. Ja, aber dann wäre halt umgekehrt die Frage, warum entsteht da dann kein Bewusstsein? Wenn sozusagen der grundsätzliche Mechanismus die Abgrenzung ist, dann ist die interessante Frage, inwiefern liegt Abgrenzung außerhalb vom Bewusstsein vor? Und wenn es nicht vorliegt, wie sieht die Welt dann aus? Und wenn es vorliegt, wieso entsteht daran kein Bewusstsein? Also, das heißt, es ist nicht das gleiche Problem, aber es ist nicht so, also quasi das Bild, was ich vorschlage, setzt sozusagen zu hoch an, als dass das Bewusstsein erklären kann, auf der grundsätzlichen Ebene. Aber das grundsätzliche Kriterium, was du nennst, scheint mir so grundsätzlich zu sein, dass es nicht offensichtlich ist, dass es dann die Existenz vom Bewusstsein abgrenzen kann, vom Kontext noch kein Bewusstsein. Das ist gar nicht so eine relevante Frage, okay. Weil was ich auch davor meinte ist, das ist eine Bedingung der Möglichkeit. Ich sage nicht, dass es erschöpfend ist, ne? Aber es gibt eine ganze andere. Nur wenn es das differenziert, heißt es noch nicht, dass es Bewusstsein hat. Dann hast du vollkommen recht. Ich würde aber sagen, wie gesagt, da kommen noch andere Dinge hinzu, wie das Physiologische und so weiter, was da irgendwie sein muss. Ganz viele andere Dinge, vielleicht man nennt es irgendwas anderes, keine Ahnung. Also ich würde dir zustimmen, es ist erschöpfend, aber ich würde immer noch darauf bestehen, dass es eine andere Grundlage ist, weil es aber einen Teil bildet, was sein muss. Also wo wir nicht widersprechen, ist, dass es physikalisch sein muss, da stimme ich dir genau zu. Aber es geht jetzt nur darum zu verifizieren, ob das das eine Komponente sein muss vom Bewusstsein oder nicht. Und da, genau das wäre die Frage. Und da habe ich noch gesehen, noch nichts anderes. Griffiges, was es sonst sein könnte. Ne? Muss ja irgendein Konzept sein, was sagen könnte, ohne die Differenzierung auskommt und trotzdem ein Bewusstsein hat. Und aber nicht erklärt werden kann dadurch einfach, also nicht, dass es physisch ist, psychologisch ist, sondern irgendwas, damit es der Geistig übergeht. Ja, also verstehe ich. Ich schätze mal, dass das Bild, was ich bis jetzt sozusagen präsentiert habe, vorgestellt habe, wäre eben ein reduktionistisches, physikalisches Bild von eine Grundannahme, die da wieder drinsteckt, ist, also die in diesem Ausdruck drinsteckt, ist ja, dass geistig etwas grundsätzlich anderes ist und dass du geistige Eigenschaften nicht erschöpfend auf Grundlage von physischen Eigenschaften erklärst. Ja, genau. Und sozusagen dieses ganze mentale Bilder-Theoriezeugs, was ich sozusagen jetzt als Gegenvorschlag präsentiert habe bis jetzt, würde vermutlich sich eher anbieten als physikalistische These, im Sinne von, dass einfach bei dieser Grundannahme wir können geistige Dinge nicht aufgrund von physikalischen Dingen erklären, dass der nicht zugestimmt wird. Das hat gesagt, nee, was passiert ist, es gibt einen physischen Körper, es gibt ein komplexes System von Neuronen im Kopf, ja. Und es gibt komplexe Arten und Weisen, wie Signale miteinander weitergeleitet werden und meinetwegen immer wieder neu durchgeleitet werden oder so, die genau dieser Erfahrungswelt Anlass geben, die genau diese Erfahrungswelt erzeugen. Ja. Und wenn man das annimmt, wenn man das einkauft, dann scheint es sich auf der gleichen metaphysischen Ebene zu bewegen, nur mit einer ganz anderen Grundannahme. Weil es ist auch eine metaphysische These. Es ist eine metaphysische These in Bezug auf Bewusstsein, nämlich das Bewusstsein ausmacht. Aber es ist halt eine, die unkompatibel ist. Ja. Also, grundsätzlich ja, aber jetzt gerade, also, man kann sich hinstellen und diskutieren, sozusagen. Das kommt auf die Frage an. So, also ich glaube, da würde ich dir widersprechen. Nämlich bei mir, wenn du sagst, es ist physiologisch und irgendwie sind die Dinge zusammen, ja. Da wäre genau meine Frage. Wenn du sagst, irgendwie ist zusammen und Bewusstsein entsteht dadurch. Und diesen Bereich bin ich. Und deswegen würde ich sagen, ich bin in dem Bereich, wo man sagt, irgendwie sind die Dinge zusammen und Bewusstsein, wenn ich dich richtig verstanden habe, ein bisschen platt ausgedrückt. Ja. Und du setzt das voraus, aber das setze ich gar nicht voraus. Ich bin auf dieser Ebene zu sagen, irgendwas passiert und was ist Dialektik? Und dann steht danach. Also ich kann alles, was du sagst, übernehmen, und die Dialektik darunter reinpacken. Deswegen sind das, würde ich sagen, nicht die gleichen Annahmen. Ich habe so gesehen. Naja, also wenn ich es richtig verstanden habe, sagst du, ne, hast du noch keine genaue Erklärung. Also dieses, soll ich sagen, also das Physiologische reicht nicht auch im Bewusstsein zu erklären. Aber das ist die Grundannahme. Nee, das ist Qualität. Das ist ja so, wenn ich physiologisch was. Ja, aber genau. Da sind wir schon beim guten Punkt. Wenn ich jetzt. Aber das war mein Punkt. Mein Punkt war, das ist eine Grundannahme. Ich stelle diese Theorie nur vor. Ja, ja. Aber das ist halt eine substanzielle Grundannahme, dass man sagt, das Geistige, also das kann dich erklären. Wenn du das voraussetzt, genau, dann ist zumindest dieses ganze mentale Bilder-Ding unplausibler, also schwerer zu halten. Aber das kann aber gar nicht meine Frage tangieren, die Theorie tangieren. Weil du kannst sagen, alles ist physiologisch. Du musst ja trotzdem, okay, wie ist Bewusstsein beschafft? Und dann kann man nicht sagen, also dann, wie ich verstanden habe, ja, dass damit physiologisch ist, ist erklärt, dass das Bewusstsein da ist. Aber damit ist es noch gar nicht erklärt, dass er was sehen kann, ne? Ja, ja, ja. Und das ist das, wo ich sage, der Unterschied ist. Selbst wenn es alles physiologisch wäre, ja, bräuchte es ja trotzdem irgendein Prinzip, damit das überhaupt da Bewusstsein sein kann. Und das, da muss er irgendwie fragen, wie geht das? Dass irgendwas aktiv dann, ja, ja, ja, genau. Aber das ist der Unterschied, dass ich dann Dialektik sage und ich nicht sagen kann, ist, genau, wenn du sagst, physisch, damit ist doch, genau, ist kein Gegenpol. Also der Gegenpol, da müsste was anderes sein. Also sehe ich nicht, also klar, ist ein Unterschied. Ich glaube, was als sozusagen feiger Ausweg gedeutet werden könnte, aber ich glaube, was das Problem ist, wenn man sagt, es ist physisch, dann ja, sagt man ja, es ist eine komplexe Eigenschaft, die menschliche Gehirne haben, die aber ganz viele andere Dinge nicht haben. Ja. Und die Kurzantwort ist, wir verstehen noch nicht, was genau diese Eigenschaft ist. Ja. Aber das heißt, die metaphysische Position wäre, es gibt so eine Eigenschaft und es gibt eine bestimmte Struktur und Informationsweiterverarbeitung, die dazu Anlass gibt. Und dann wäre sozusagen der zusätzliche Anspruch, die zusätzliche Hürde, das sozusagen auszubuchstabieren und zu identifizieren. Das wäre eine empirische Frage. Genau, und da finde ich das Argument schwach, weil das, wenn wir die Struktur nehmen, könnten wir über alles reden und ich könnte sagen, ja, irgendwie gibt es irgendwas Bestimmtes und das geht auch so. Also ich würde nicht widersprechen. Ich sage, das, was ich sage, muss nicht richtig sein. Nur so wissenschaftlich gesehen müssen wir, ist ja die Frage, okay, welchen Erklärungswert haben wir? Und ich finde den Erklärungswert nicht so plausibel zu sagen, wir haben eine Erklärung, wir haben keine Erklärung, wir gehen in keine Erklärung und sagen, es passiert irgendwie. Da würde ich fast sagen, warum nimmst du nicht meins an, mal so provokativ gefragt, wenn du auf der anderen Seite nicht keine Erklärung dafür hast. Ne? Also ich würde nicht, ja, ja, nicht ablehnen zu sagen, dass wenn du jetzt das, ja, jetzt sagen, ja, das ist die beiden, anders geht's nicht. Klar, ne, das würde ich nicht sagen. Das ist wichtig. Ja, andererseits zu sagen, wie gesagt, man könnte bei jedem Argument irgendwann hingehen und sagen, das war die plausibelste Erklärung, aber wir können es nicht hundertprozentig wissen, also könnte es auch irgendwas anderes sein. Und deswegen, ja, ich schätze mal, ich glaube, der grundsätzliche Unterschied ist sozusagen intuitiv bedingt, glaube ich. Ich finde das kein, okay, Entschuldigung, ja. Naja, das Problem ist, es geht ja nicht nur darum, wenn man einfach nur die beste Erklärung, also etwas, was die meiste Erklärungsarbeit leisten kann, sozusagen, ja, übernimmt. Und das im Zweifel auch entgegen von Intuition tut, in Kontexten, wo Intuition irgendeine Berechtigung haben. Aber dann ist das, glaube ich, auch nicht das richtige Verfahren. Also ich glaube, wenn man eine klare Intuition über ein bestimmtes Phänomen hat und Intuitionen dem Kontext relevant sind, als hinzugefügt, dann glaube ich, muss man das berücksichtigen in der Wahl der Erklärung. Das heißt, bloß weil eine Erklärung mehr Erklärungsarbeit leistet, wenn sie aber sozusagen die aus intuitiver Perspektive falsche Annahme über Bewusstsein aufstellt, ist das auch was wert, sozusagen. Also, wenn man eine bestimmte Intuition hat, was Bewusstsein ist, sozusagen, und man hat einen guten Erklärungsansatz, der Erklärungsarbeit leistet, aber die entgegengesetzte Annahme über Bewusstsein, dann glaube ich, dass beides Gewicht hat. Sozusagen die Erklärungsarbeit, aber auch die Annahmen, die über die Natur von Bewusstsein dadurch gemacht werden. Das heißt, nur um das auszuführen, wieder, ist da nicht, dass ich das bin. Wenn man die Intuition hat, dass Bewusstsein etwas ist, was sozusagen, was nicht übers Physische hinausgeht, ja, durch komplexe Eigenschaften im Physischen generiert wird, ja, dann hat das sozusagen auch ein gewisses Gewicht. Das heißt, bloß weil ein anderer Erklärungsansatz im Moment mehr Erklärungsarbeit leistet als dieser, Also es ist nicht, dass man ihn deswegen verwerfen muss. Weil nee, verwerfen würde ich nicht sagen. Nee, gut, aber... Genau, aber der Punkt ist, sozusagen zu dem Maße, zu dem man die Intuition hat, dass es was Physikalisches ist, im Grundsatz, zu dem Maße kann man sozusagen an dieser Theorie festhalten, auch wenn eine andere Erklärung sagt, im Moment besser funktioniert. Paralleles Beispiel. Keine Ahnung. In der Antike, keine Ahnung, griechische Götter oder so etwas waren die besten Erklärungen, die Leute zu den hatten. Heißt ja aber nicht, dass sie die richtigen Erklärungen sind. Und man hätte zu dem Zeitpunkt sagen können, glaub doch an Zeus, das erklärt immerhin, warum Blitze einschlagen. Und du hast noch, andererseits hast du dann Jahrtausende von Naturwissenschaft vor dir, bevor du erklären kannst, warum Blitze einschlagen, wenn du nicht an Zeus glaubst. Also das ist jetzt natürlich ein polemischer, also, aber das ist sozusagen die grundsätzliche Erklärung. Weißt du? Ja. Wenn du eine bestimmte Überzeugung davon hast, wie die Welt beschaffen ist, grundsätzlicher Ebene, nämlich metaphysisch ist, Bewusstsein physikalisch bedingt oder nicht, dann ist der Umstand, dass du noch keine konkrete Erklärung hast, wie es zustande kommt, nicht unbedingt ein totes Argument gegen andere Erklärungsansätze, die eine grundsätzlich andere Theorie über die Welt aufbauen. Ja, oder wer missverständlich das? Ne? Ich hätte nie gesagt, das ist ein Totschlagargument. Ich hätte auch nicht gesagt... Nee, nicht klar. Ich würde sagen, egal. Ja. Also grundlegend würde ich sagen, also zwei Dinge dazu. Ja. Einmal... Es gibt ja verschiedene Arten von Wissen, wie man das studiert und wie man es wissen kann. Einmal ist ein System, was in sich stimmig ist, das finde ich ein wichtiger Moment. Mit Intuition würde ich widersprechen. Ich würde sagen, Wissen ist letztendlich sprachlich strukturiert und konkret ist. Also das Argument zählt. Wenn man kein Argument dafür hat, so gesehen, zählt das nicht. Nicht im Sinne von, dass Gefühle auch Argumente sein können, aber sie müssen verargumentiert werden. Im Sinne wird nicht keins, was ich sprechen kann, muss man schweigen. So. Also dass die Sprache das Medium ist. Also wenn man intuitiv das müsste man auch buchstabieren, um zu sagen, dass es einen Wert hat. Ne? Und das bezeugt zum Beispiel, dass für die Zeit kann es ja genau die rechte beste Erklärung gewesen sein. Hätte ja auch richtig sein können. Das weiß man ja da nicht. Aber natürlich, wenn du jetzt sagst, wie gesagt, ich sag nicht, dass man nicht weiter forschen sollte, dass das jetzt die letzte Antwort ist. Aber andererseits zu sagen, ja, wenn das Wahrscheinlichste ist, dass man das erstmal annimmt, so würde ich sagen. Und das wäre auch bei Zeus, wenn du da lebst und das Wahrscheinlichste ist, das erklären wird und du es trotzdem reflektierst und guckst, aber du ein System hast, das Thema logisch ist und du anderen Erklärungswerte nicht gehen, dann ist es ja rational, das System erstmal anzunehmen. Ja, auf jeden Fall. Aber das Problem ist, dass sozusagen die Wahrscheinlichkeitseinschätzung können wir beide im Moment nicht objektiv vornehmen, weil wir uns nur mit Gedankenexperimenten bedienen können, die auch darauf basieren, dass kein Kontrast vorliegt. Aber dann hättest du die Grundstruktur schon wissen, schon sehr hart angesägt. Nämlich, dann würdest du sagen, dass es, also was kann man denn sonst denn, dann kann man halt nichts irgendwo setzen. Ich mache ja schon die Grundlage der Grundlage von Metaphysik. Aber dann außer operatisches Falsifikationsprinzip könnte man dann nichts, also dann wärst du ein harter Falsifikationsmensch. Dann würde ich sagen, alles, was man nicht falsifizieren kann, unterliegt generell dem, was du gesagt hast. Also das heißt selbst, dass du da stehst, müsste ich genauso die Frage stellen, nur weil ich das Thema, was sagt, dass es wahrscheinlich ist. Ich habe genauso die Wahrscheinlichkeiten nicht. Also alles, was nicht, selbst Falsifikation ist ja auch eine Art von Wahrscheinlichkeit. Selbst das wäre ja schon ein bisschen kritisch gesehen. Nee. Aber dann würdest du alles negieren, was zumindest, lass mal Poppisch. Nee, ich glaube nicht. Weil, also mein Punkt war, dass wir sozusagen, also meinetwegen, ja, ich habe Billardtisch, ich mache einen bestimmten Zug. Ja. Streng genommen weiß ich nicht, was passiert. Also wenn ich dieser Art Typ von Mensch wäre, streng genommen wüsste ich nicht, was passiert, bevor ich den Zug mache. Ja, weil, hey, ne, wer weiß, so, auf einmal gilt Gravitation nicht mehr, zack, bumm, was weiß ich. Diese starke These wollte ich nicht machen, weil mein Punkt war, das wäre ja noch Falsifikationsprinzip. Ja, genau, aber mein Punkt wäre, wenn du genug Billardspiele gesehen hast, dann kannst du einschätzen, was passiert. Intuition ist da vielleicht ein Triggerbegriff. Da geht es so darum, es gibt genügend ähnliche Fälle, die du beobachten konntest, sodass du eine Prognose fundiert erstellen kannst. Und mein Punkt in Bezug auf die grundsätzliche Unterscheidung, Bewusstsein im Sinne von, ob sie auf Abgrenzung basiert oder nicht, ich glaube, wir haben keinen empirischen Zugang zu ausreichend ähnlichen Fällen. Das heißt, mein Punkt ist nicht, wenn du es nicht hundertprozentig weißt, dann kannst du es nicht sagen, sondern mein Punkt ist, das ist eine spezielle Frage, die so auf so abstrakt oder auf so spezielle Szenarien, sich in so speziellen Szenarien endgültig entscheidet oder da erst unterscheidbar wird, dass wir einfach keinen empirischen Zugang zu diesen Szenarien haben. Ich würde sagen, du wirst da bleiben. Du bist so ein harter Empirist und Falsifikationsprinzip folgen. Das mit Billard würdest du ja sagen, dadurch, dass oft genug falsifiziert ist, dass nichts anderes passiert, kann ich wieder sagen, du negierst alleine, lass dir das raus. Darüber würdest du entscheiden. Aber alles, was nicht empirisch nachweisbar ist, Unbewusste, ob ich hier stehe, kannst du nicht empirisch nachweisen, ob ich Gefühl habe oder Mensch bin, Maschine bin oder Mensch. Das gleiche, also. Doch, kann ich. Wie denn? Du Test, sonst was. Naja, du weißt halt trotzdem nicht, ob ich eine, also nicht Maschine mit, ob ich Bewusstsein habe zum Beispiel. Ich kann dir keine These machen. Du bist das Zentrum aller anderen Sinnesimulationen. Das kannst du nicht empirisch beweisen. Und du würdest, also du hast alles, was, weil du sagst, okay, mir alle metaphysischen Annahmen, die man macht, die nicht empirisch beweisbar sind, die sind gleich, also du würdest alles negieren von dem. Alles wäre natürlich ist gewisserweise unsicher. Aber dann, gut, dann nenn mir vielleicht ein anderes Beispiel, was du bestätigen würde, was nicht empirisch nachweisbar ist. Na, in letzter Konsequenz, also ich meine, wenn du ein metaphysisches Programm aufstellst, ja, sagst, die Welt ist grundsätzlich so und so geschaffen, ja, dann ist trotzdem, also dann sind in dem Sinne, wenn es ein rein metaphysisches Programm ist und es sozusagen gar keine nachprüfbaren, also Konsequenzen davon in der Welt gibt, dann würde ich sagen, sind diese Systeme gleichberechtigt, weil es gibt keine Grundlage. Also außer dann zählt wirklich nur noch Erklärungsarbeit. Ja, dann sagst du, dann zählt wirklich nur noch Erklärungsarbeit. Also dann ist halt einfach nur, was am besten erklärt. Damit würdest du sagen, ist gleich wahrscheinlich, ob du das Zentrum des Universums bist, ob, keine Ahnung, ob Engel existieren oder nicht existieren, ob Gott existiert oder nichts existiert, ob das ist alles gleich, ob jetzt ein Spaghetti-Monster irgendwo rumfliegt, ist für dich gleich wahrscheinlich wie meine Theorie, die ich genannt habe. Wenn ich dich ernst nehme, glaube ich, müsste ich das so sagen. Nee, weil mir geht es jetzt gerade um Positionen, die rein metaphysisch sind und sich überhaupt nicht auf irgendeiner Weise in der Welt niederschlagen. Ja, aber Bewusstsein spiegelt sich ja wieder. Das ist aber mein Punkt. Mein Punkt ist, Bewusstsein ist, das ist keine rein metaphysische These, sondern der Vorschlag hat empirische Konsequenzen im Zweifel, nur halt in Szenarien, zu denen wir keinen Zugang haben. Das heißt, du hast ja eine Vorstellung davon, was passiert, wenn du in einem komplett roten Raum aufwächst. Du hast eine Vorstellung davon, was das bedeutet. Das heißt, du hast eine Vorstellung davon, wie sich das im Leben einer Person niederschlagen würde, die in dieser Situation wäre. Das heißt, das ist keine rein metaphysische Position, sondern, also, der kommt drauf an, wie man es definiert. Meinst meine? Beide. Ja. Beide. Ontologisch. Ja, deine wäre noch, nee, wäre eher metaphysischer, weil du meine ja vom Bewusstsein ausgeht, von dem Grundlegendsten, was wir haben, und ausgeht, wie kann das strukturiert sein, und deine macht ja noch die Annahme über Physikalismus, die wir zwar empirisch nachweisen können, aber auch Annahmen haben. Meine ist so gesehen nur, sogar fast noch davor. Da könnte man jetzt. Genau, ist halt die Frage, was als am grundlegendsten ist. Aber wie auch immer. Der Punkt ist nur, beides sind in dem Sinne auch empirische Thesen, dass beides ja Annahmen darüber beinhaltet, was in bestimmten Situationen passieren würde. Ne? Und mein Punkt war nicht, man kann zwischen diesen Theorien nicht entscheiden, weil sie keine metaphysischen Konsequenzen haben. Wenn es wirklich eine metaphysische Position gibt, meinetwegen, es gibt 1 Million Paralleluniversen, aber die sind streng voneinander abgegrenzt und interagieren überhaupt nicht miteinander. Das ist eine rein metaphysische These, die sich nicht empirisch nachweisen lässt, per Annahme, weil es geht darum, dass sie abgegrenzt sind. Ne? Aber das ist sozusagen eine Position, da machst du eine Annahme, wie die Welt beschaffen ist, ja, ohne dass du es jemals nachprüfen kannst. Genau. So. Aber ich sage... Das meinst du? Nee, eben nicht. Wie ist denn das nachweisbar? Naja, du ziehst eine Person in einen komplett roten Raum. Aber... Oder nicht. Also, oder wir haben es ja nicht gemacht. Genau. Aber dem Punkt, wo wir es nicht gemacht haben, wäre jetzt für dich das Gleiche, ob das Spaghetti-Monster rumfliegt oder... Nee. Weil der Unterschied ist für mich, es ist prinzipiell nachweisbar. Das ändert ja gerade nichts an der Stellpunkt der Diskussion, wo wir sind. Doch. Also solange wir es nicht gemacht haben, ändert das halt erstmal nichts. Doch, also es ändert was an der Natur der Diskussion, die wir führen, die Meinungsverschiedenheit, die wir haben. Weil der Punkt ist, es macht doch einen großen Unterschied, wenn es prinzipiell nach überprüfbar ist, wir es aber noch nicht gemacht haben, oder ob etwas prinzipiell nicht überprüfbar ist, oder? Aber nicht gerade an unserem Stand, wo wir diskutieren. Das macht dann ja später eine Rolle. Ja, wenn wir es noch nicht, sagen wir mal so, wenn wir das niemals kontrollieren würden, ja, so gefragt, dann wäre das für dich das Gleiche, meine Hypothese, die ich gemacht habe, und das Spaghetti-Monster. Wenn wir es nicht prüfen würden, also ich nehme die Annahme, die gesagt hat, ist ja nicht dumm, aber nee, wäre es das Gleiche. Nee, eben nicht, weil die Annahme ist ja nicht, ob es geprüft wurde, sondern die Annahme ist, ob es überprüfbar ist. Ja, aber in dem Moment, wo wir hier stehen und wir sagen, wir machen es einfach nicht, war das ganze Gedankenexperiment, dann ist es immer noch überprüfbar. Ja, aber ich will ja gerade sagen, wenn du es nicht machst, also die Annahme einfach wegnimmst, dann wäre es für dich das Gleiche. Aber Ja, aber ich glaube, wir haben einen grundsätzlichen Disconnect. Meine Annahme ist nicht, es wurde überprüft. Meine Annahme ist, ja, es ist überprüft. Das ändert sich. Aber ich glaube, wir reden gerade und wir können es nicht nachweisen. Ja. Dann wäre für mich, was du damit sagen würdest, okay, der Wert, also ich habe zwei Theorien und der Wert einer Theorie ist ja nicht dann, wenn es potenziell nachweisbar ist, ist ja nicht automatisch besser, sondern das müsste man ja nachprüfen, zu gucken, ob sie besser ist oder nicht. Ja. Ne? Nämlich, das ist ja nur ein Potenzial, was nur erfüllt ist, wenn es gemacht wird. Ja. Und wenn das Potenzial nicht eingeführt ist, hat es ja nicht mehr Wert als eine andere. Okay. Das meine ich. Wir stehen gerade hier und haben es nicht überprüft. Also wäre es vom Potenzial, also meine Theorie, erst wenn es überprüft höher. Und von dem Potenzial ist es aber genau das gleiche wie Spaghetti-Monster. Nee, weil überprüft, also weil eben deine Theorie immer noch überprüfbar ist, unabhängig davon. Der Punkt ist, Theorien sind unterschiedlich, also haben unterschiedlichen Wert, zumindest mal in praktischer Hinsicht, je nachdem danach, ob sie überprüfbar sind oder nicht. Unabhängig davon, ob sie überprüft wurde oder ob sie jetzt gerade überprüft werden kann. Ja. Der Punkt ist, wenn ich eine Theorie darüber aufstelle, was gerade auf der Venus passiert, ja, und meine Theorie ist, ja, auf der Venus ist die und die Temperatur, wir wissen das noch nicht lange, ich mache eine Theorie, ich stelle eine Theorie darüber auf, dann ist das sozusagen eine bestimmte Prognose und ich könnte prinzipiell hinfliegen und sagen, okay, ja, eine andere Theorie. Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, tut mir leid, du verstehst immer noch nicht meinen Punkt, den ich gemacht habe. Bitte? Also ich sage es nochmal. Also, das ist ja ein Potenzial, was du sagst. Also, es ist ja in dem Punkt, wo du das noch nicht verglichen hast, ist ja noch nicht besser als irgendwas anderes, was du nicht so weißt. Doch, es ist besser, weil es überprüfbar ist. Das heißt, nein, es ist überprüfbar. Also, ja. Sagen wir mal so, Gedankenexperiment, du würdest es nie überprüfen. Es ist dann besser als etwas, was nicht überprüfbar ist. Das ist meine Sache, die ich gerade der Punkt. Das ist sehr die Frage, was du mit besser meinst. Also der Punkt ist... Ja, wir reden ja noch, was bessere Theorien sind. Ja, genau. Würde ich eigentlich jetzt ein Ja hören. Es ist trotzdem genau. Besser. Genau. Es ist es besser, genau. Und also sage ich mal... Aber sie macht es ja nicht wahrscheinlicher, nur weil es überprüft wird. Wenn es überprüfbar ist, wird sie dadurch, kann sie besser falsifiziert werden. Ja, aber davor ist sie ja noch nicht verstanden. Wir sind irgendwo in dieser Argumentationskette, in der Ebene. Mein Punkt ist, es ist besser, weil es überprüfbar ist, weil eine Theorie, die empirisch überprüfbar ist, aber, genau, aber du sagst jetzt, es ist schon besser, wenn, sagen wir mal so, 50% Wahrscheinlichkeit, oder wir haben Spaghetti-Monster, meine These. Und du würdest von Anfang an sagen, dass meine These wahrscheinlicher richtig ist, weil sie überprüft ist. Nein. Genau, sagen, das ist nur der Punkt, den ich machen will. Das heißt, im Moment... Ich würde sagen, sie ist besser. Genau, da würde ich jetzt zustimmen. Dann würde ich, das ist mir nur ein Punkt, im Moment, wo ich jetzt rede, sagst du Spaghetti Monster und meine Theorie ist gleich, weil wir sie noch nicht verglichen haben. Das ist nur meine. Das wäre nur der Punkt. Ich glaube nicht. Okay, dann musst du, genau. Dann müsste meine Theorie noch was weiteres haben, so gesehen, damit sie wahrscheinlich. Also dann würdest du metaphysische Annahmen, dann würdest du halt nicht was, wo ich nicht was davor verstanden habe, dass nur Empirie wichtig ist, sondern es hat anscheinend die Logik in sich, die auch nochmal die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass eine Theorie richtig ist oder nicht. Also, ja, schon. Oh, aber mein ursprünglicher Punkt war eben, dass der Vergleich war für mich nicht zwischen deiner Position und Spaghetti Monster, sondern der Vergleich war zwischen dem mentale Bilder Vorschlag sozusagen und dieser Vorstellung von Bewusstsein genau. Und der Vorstellung. Oh, genau. Ich wollte ja eine Unterscheidung machen. Ja. Es gibt eine Unterscheidung zwischen Dingen, die nicht nachweisen. Das war mein Punkt. Und da würde ich sagen, okay, du hast doch gesagt, solange man es nicht nachweisen kann erstmal, wo wir in dem Moment, also sagen wir so, wenn wir in dem Punkt sind, davon nicht nachgewiesen zu haben, was ich sagen würde, dann habe ich dich so verstanden, dass du gesagt hast, da sind überhaupt keine Unterscheidungen in den Theorien, weil alle gleich wahr sein können. So habe ich dich verstanden und deswegen mein Argument mit Spaghetti Monster war, zu sagen, ich würde trotzdem eine Differenzierung machen, wenn ich das noch nicht nachgewiesen habe. Also es gibt auch Dinge, die eher Wahrscheinlichkeit sind. Wahrscheinlichkeit sind nur, weil wir drüber nachdenken und nicht, weil wir sie schon empirisch falsifiziert haben. Das ist eine Ablehnung von mir von Falsifikationsprinzip. Als einseitiges. Und dann würde ich sagen, okay, dein Argument in der Diskussion davor, wenn ich das übertrage, wäre, okay, du hast doch keine Erklärung gehabt, so gesehen, wie das genau funktioniert auf der Ebene, die ich mir vorstelle, auf die Möglichkeit der Bedingungen das, anders als das physikalisch, weil ich das hier Wünsche unterschreiben würde. Und da habe ich aber eine Erklärung für. Und dann würde ich nicht sagen, es ist gleichwertig. Weil es anscheinend Dinge gibt, die Theorien, bevor sie empirisch falsifiziert wurden, schon etwas haben, was sie wahrscheinlicher macht. Oder eher besser. Ja. Und da würde ich für meine Position argumentieren, das ist in der Argumentation gerade, die wir hatten, der Fall. Ja. Das, ja. Genau. Okay. Ja. Okay. Jetzt haben wir es auch. Ja. Da stimme ich bei allem zu. Okay. Nur der Punkt, den ich mache und den du, wenn ich richtig verstanden habe, nicht unbedingt mitgehen würdest, ist, dass in dem Kontext, wenn wir zwei Theorien haben, die prinzipiell überprüfbar sind, aber noch nicht überprüft wurden, ja, die Qualität der Erklärung, die jetzt gerade angeboten wird, nicht das einzige Entscheidungskriterium ist. Und mein Punkt war, dadurch, dass ich bestimmte Intuition darüber habe, was im roten Raum passieren würde, messe ich diesen Intuitionen ein gewisses Gewicht bei. Bei meiner Einschätzung, welche Theorie ich für wahrscheinlich halte. Und das genau. Ist subjektiv, aber das wäre sozusagen, das wäre der Prozess. Das heißt, ja, ich habe bestimmte Intuitionen darüber, was in diesem roten Raum passieren würde. Ja. Ich weiß, die Theorie, die ich favorisiere, hätte diese Erwartung oder würde das beinhalten, würde genau das voraussagen in gewisser Hinsicht. Die andere Theorie würde das Gegenteil voraussagen. Die andere Theorie leistet mehr Erklärungsarbeit und in der Metallbildertheorie gibt es so eine größere Lücke von Dingen, die noch nicht erklärbar sind. Aber trotzdem, wenn ich diese grundsätzliche Intuition habe, kann ich trotzdem sagen, ich halte trotzdem hier dran erstmal fest, auch wenn die andere im Moment besser erklärt, weil die hier vielleicht Recht hat im Sinne von in Bezug auf die Natur in der Welt und die Erklärungsqualität muss halt nachgenannt werden. Das ist ich habe die nicht, glaube ich, hundertprozentig verstanden. Weil dein letzter Satz hat gesagt, dass deine hat für den Moment nicht mehr erklärt wird, aber auf Dauer. Aber genau, dann würde ich... Potenziell. Der Punkt ist nur... Genau, ach so, potenziell. Der Punkt ist nur, also die Qualität, die ich in dieser Theorie sehe, genau, ist, dass sie die Dinge prognostiziert, die ich für intuitiv plausibel halte. Okay, genau, da hatten wir noch eine... So, ne? Ja, genau. Und ich erkenne an, dass die Erklärungsarbeit vielleicht in dem anderen Fall mehr vorliegt, müsste man auch... Ja. Also ich erkenne es jetzt zum Zweck in der Diskussion an, wie auch immer das Detail wirkt. Fandest du nicht so? Ich weiß nicht genug über Hegelianismus und ich habe darüber noch nicht genug... Ich meine über nur die Argumente, die wir gerade... Das kommt darauf an, was genau Abgrenzung, da müsste man darüber reden, was Abgrenzung ausmacht, wie die Punkte, die ich schon zur Sprache gebracht hatte, von wegen, was ist mit Fällen, wo Abgrenzung vorliegt, aber kein Bewusstsein. Also, ich möchte mich einfach nur nicht festlegen, weil ich noch nicht genug darüber nachgedacht habe. Lassen wir es dran. Ja, das ist ja gut. Aber die Qualität, die ich so sehe, ist sozusagen nur eine intuitive oder subjektive Qualität. Also, das ist die Theorie, die Dinge prognostiziert, die ich für intuitiv plausibel halte. Und das ist der Grund, warum man vorerst daran kann. Aber nur die Frage habe ich nicht ganz verstanden. Du meinst beide, deine Nicht-Theorie ist eventuell später falsifizierbar, meine ist auch falsifizierbar. Warum hältst du denn bei deiner fest, wenn genauso falsifizierbar wären? Weil sie das Entgegengesetzte voraussagt und ich die eine Prognose für intuitiv plausibler halte als ja. Genau, was meinst du mit Intuition nochmal? Das habe ich vielleicht noch nicht ganz verstanden. Das ist sehr schwer zu sagen, aber wir haben beide, wenn wir uns einen roten Raum vorstellen, ne, und uns vorstellen, eine Person lebt da drin, haben wir beide ein Bild davon oder eine Meinung dazu, was wahrscheinlich in deren Kopf passieren würde, oder? Das ist, was auch immer das ist. Okay, dann würde ich wiederum sagen, dass es, wenn ich das richtig verstanden habe, kein so starkes Argument ist, Lichtweg. Nämlich, wenn man jetzt sagen würde, man würde generell auf Intuition, wenn jemand bringt ein Argument vor und dann sagt, ja, aber da ist die Möglichkeit, was anderes zu haben und ich hatte Intention, dass das anders ist. Das ist, finde ich, in der Diskussion, in der Struktur ja ein bisschen schwierig, ne? Wenn anderen redet, über alles Mögliche, ne? Dann wäre alles, was man, also was wären denn die Kriterien, sollte ich dein Gefühl, ich schnipse und dein Gefühl ändert sich und dann sagst du, ja, das muss ja irgendwie verargumentiert werden, damit das ist also für mich, was heißt für mich, das ist ja der Wert einer, wenn man diskutiert, von Argumenten liefert und außerhalb von Argumenten hat es eben keinen Erklärungswert. Also das kann man ja auch nicht falsifizieren oder also da wieder drauf zu kommen. Das ist jetzt in der Grundlage, wie man debattiert, aber das finde ich auch spannend. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass es nicht geht, aber für meine Position gerade ist es, dass außer das Argument da gar nicht, also wenn du Intuition nehmen würdest, dann müsstest du verargumentieren, warum die Intuition gut ist und dann die Argumente liefern, warum es da deswegen besser erklärt. Ja, und dann würde man wieder zu dem Schmerzbeispiel zurück. Das war quasi der Ansatz. Genau, und dann wenn wir... Das war der Ansatz zu sagen, dass wir dabei Grad haben wir ähnliche Intuitionen, in bestimmten Fällen haben wir... Weißt du? Das findet Schmerz wieder in Intuition und kein... Ja. Du hast ja, wir haben jetzt halt so bestimmte Argumente gebracht, wo der kam mit Bewusstsein differenzieren und so weiter. Da fehlt ja trotzdem die Erklärung, wie er trotzdem wahrgenommen wird. Und da wäre wieder eine Intention zu sagen, ja, ich weiß nicht, aber es geht gegen Argumente. Und da fühle ich mich nur schwer. Ich verstehe, was du meinst. Ich will gar nicht sagen, dass ich nicht jetzt irgendwie mitnehme. Aber ich würde trotzdem, weil ich auch immer so argumentiert habe, sagen, weil ich strukturell logisch finde, dass aber die Argumente ja darüber unterscheiden müssen. Und wenn man jetzt eine Intention zu was hat, solange es nicht versprachlich argumentiert wurde, ist dann kein Argument. Und das Schmerzding ist ja kein Argument, weil es ja Intention ist. Du müsstest ja dann argumentieren, warum das so ist. Also, grundlegend sagst du ja, Gefühl hat die Validität, als ein Argument zu sein. Na, es hat halt Einfluss darauf, welche Welt, welche Vorstellung von der Natur der Welt man für plausibel hält. Aber meine Theorie ist ja so gesehen unemotional. Du dachtest ja, also das kann man ja gut finden oder nicht. Ich habe ja auch gar nicht gesagt, ob emotional da es mag oder nicht. Ne? Ich hatte natürlich auch andere Positionen. Ja, klar. Er hat mich halt argumentativ überzeugt. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, intuitiv finde ich irgendwie jetzt Essentialismus, also wo man noch was anderes hat, besser und deswegen bleibe ich da dran. Also es muss ja ein Argument sein, was letzten Endes, wonach wir uns richten. Wenn wir das nicht machen, dann haben wir halt, ja, was ist dann das, wonach wir uns richten, und zu sagen, na gut, bestätigen oder nicht bestätigen. Ja, aber ich glaube, also, okay, sagen wir mal so, angenommen, wir hätten die Person in einen komplett roten Raum aufgezogen. Ja. Wir würden feststellen, dass diese Person die Farbe rot immer noch bewusst war. Ja. Wie auch immer wir das testen würden und so weiter, alles gesagt. Ja. Wäre es dann ein gutes Argument gegen hegelianische Position, wenn ich sage, nein, hier guck mal, wird wahrgenommen, keine Abgrenzung vorhanden. Wäre es dann ein gutes Argument? Das kann ich jetzt spontan nicht sagen, das müsste man gut denken. Also wenn er, was hält ich, oder was willst du denn hinaus, ne? Ich will darauf hinaus, dass diese Theorie ja bestimmte Prognosen in Bezug auf die Welt macht. Sie sagt bestimmte Dinge voraus, wie sich Dinge verhalten werden. Wie sich Bewusstsein verhält, was alles im Gegenstand von Bewusstsein sein kann und was nicht. Ja. Ne? Und das heißt, in dem Umfang wären ja empirische Befunde, die entgegen diesen Prognosen vorliegen würden, wären gute Argumente gegen die Position. Ja. Genau. Und ich glaube, in dem Umfang sind dann Intuition darüber, was in bestimmten Szenarien vorliegen würde, auch Argumente. Nicht mit der gleichen Qualität, nicht mit dem gleichen definitiven Wert. Aber es überträgt sich bis zu einem gewissen Grad, weil du halt, oder können wir keine Intuition da in Bezug darauf haben, wie sich das. Ich will nicht sagen, also, du müsstest erklären, warum das, also, ich verstehe schon, was du meinst. Also wenn aber das ist ja eine Theorie, über die sich Bewusstsein in irgendeinen anderen Sachen verhalten würde, von einer Annahme, die wir nie hatten. Also, die einfach nicht der Fall ist. Und da würde ich wieder sagen, das muss ja ein paar argumentieren, dass man sagt, also, man kann natürlich sagen, dass Bewusstsein, dass die Dinge, die Erfahrungen, die du machst, eine Relevanz haben dafür, was ist, in der Welt ist. Aber jetzt zum Beispiel in dem konkreten Beispiel wäre das ja so, ob so ist, also nur weil die Intention, dass das so ist, kann ja genau sein, dass das Gefühl, dass es nicht so ist. Aber warum das Gefühl so ist, wie es ist, ist, finde ich, doch kein Erklärungswert. Das hat doch kein argumentatives Gewicht. Wenn ich jetzt sage, ich stehe hier und ich sage, ich fühle aber, dass es so möglich ist, was würde ich mir überhaupt vorstellen? Das ist dann so, dass, wenn dann, wollen wir uns dann Leute suchen, sage ich mal ein bisschen provokativ, und 30 sagen, ja, sie können sich das vorstellen, und dann hat die Theorie gewonnen. Also es muss ja am Ende noch ein Argument sein, dass es muss eine Erfahrung sein, die man darauf beziehen kann. Aber es ist ja ein Bewusstseinszustand, der ja gar nicht da ist. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich würde auch so sagen, Intuition in dem Sinne ist kein Argument in dem Sinne, dass man zeigt, dass die Theorie richtig ist. Ja. Es ist nur ein Argument dafür, an einer Theorie festzuhalten, die sozusagen, obwohl eine andere Theorie derzeit höhere Erklärungen hat. Das ist das Einzige. Ja, genau, da würde ich ja nur sagen. Und in dem Umfang würde ich sagen, sind Intuitionen, also das ist eine angemessene Intuition. Das ist in meinem Verständnis eine angemessene Intuition. Wie gesagt, es widerlegt nicht die Theorie, es sagt nicht, die Theorie ist richtig oder falsch, sondern es ist halt die Entscheidung, welche Theorie halte ich jetzt gerade für am plausibelsten, und sie basiert auf diesen intuitiven Vorstellungen davon, passieren würde. Aber wie gesagt, auch das natürlich, was unangemessen wäre auf Grundlage dessen zu sagen, klarerweise hat Hegel also nicht recht gehabt. Ja, ja. Es ist nur die Entscheidung, was halte ich im Moment für die plausibelste Theorie und wo an welchem Erklärungsmodell halte ich vorerst fest. Ja, ja. Das genau. Ist das, was ich sage. Genau, und ich will halt sehen, dass wir sprechen halt meiner Vorstellung von Rationalität eben, dass man das so gesehen Emotion dann nicht reicht. Also ich überlege halt bei anderen Beispielen, wo das so ist, wenn du, keine Ahnung. Also was ist denn Intuition, ne? Ja, dann sind wir vielleicht wieder ein bisschen. Dann sagst du, okay, es gibt irgendeine Art von Struktur, die wahrscheinlich unbewusst ist, die irgendwer hervorbringt, dass du recht haben können. Dann machst du wieder metaphysische Annahmen über die Intuition, die sich irgendwie zusammenstrickt, die wir gar nicht wissen. Also machst du wieder Annahmen über die Intuition, die du davor so gesehen kritisiert hast. Beziehst aber dieses Intuitionsgefühl auf die Erklärung. Das wäre für mich ein bisschen widersprüchlich. Ja, aber ich glaube, ein rein von Intuition losgelöstes rein von Intuition losgelösten Diskussionsrahmen gibt es, glaube ich. Doch. Ich würde sagen, Argumente zählen. Also ja, Intuition, alles, was du rationalisieren kannst, kannst du eine Intuition haben, das kann dir Argumente liefern. Aber also, anders, ne? Du meinst, also, das artet jetzt wahrscheinlich in Plattitüden aus. Aber wahrscheinlich hast du keinen Beweis dafür, dass 1 plus 1 ist 2. Also vielleicht schon, aber dann auf Axiom und dann zeigst du mir Axiom und dann sage ich, was sind deine Beweise dafür? Mein Punkt ist, auf irgendeiner Ebene haben wir immer irgendeinen Anker geworfen, der nicht rein rational bedingt ist. Genau. Irgendwo aber es sind Grundlagen, die rational begründbar sind. Das sind ja synthetische Urteile. 1 plus 1 ist 2 sind synthetische Urteile, wie das vonstatten geht. Wenn ich jetzt, dann werde wieder so, das würde es, aber das kann man wieder verargumentieren. Also. Kann man? Ja, man kann, ja, das ist ja ein Argument, was, kann es jetzt nicht ausschließen, aber das kann gemacht hat. Man hat dann Argumente. Und man kann die reflektieren, die müssen nicht richtig sein, aber man kann sie verargumentieren. Das ist wie mit Werten, die man hat. Wann Leben ist. Das kann man nicht objektiv festsetzen. Man kann es nicht objektiv herausfinden, aber man kann das festsetzen und darüber argumentieren und dann darüber reden. Aber dieses, wenn man das jetzt nur intuitiv macht, zum Beispiel, da würde ich genau, vielleicht ein gutes Beispiel, wo Intuition wichtig ist, aber es nur in der rationalen Sicht besteht. Ja. Wann Leben ist. Ja. Ist es aber ein Spermium und Eizelle zusammenkommen, ist es ab wann, wenn es rauskommst oder so. Das ist intuitiv bestimmt. Wir sagen, keine Ahnung, ab der 6. oder 8. Woche. Da würde ich schon widersprechen. Ich glaube nicht, dass es intuitiv ist. Ich glaube, es ist einfach rein rechtlich festgesetzt als. Ja, aber rechtlich, das ist ja nur rechtlich, weil es davon eine Intuition gab. Und eigentlich dann hat man die ja Kinder noch ausgesetzt. Das Rechtliche basiert ja, kann ja nicht rational festgelegt werden, ab wann ein Mensch ein Mensch ist, sondern das ist irgendwo Intuition, die dann so. Ja, ja, okay. Das ist eine Intuition, da kann man sagen, okay, da hat man keine anderen Beispiele so. Man kann es ja trotzdem, erstmal könnte es rational begründen, aber man kann auch rational sagen, okay, wir haben da keine Begründungsmöglichkeit, deswegen setzen wir das da fest. Aber wir würden ja nicht sagen, wenn wir eine Sache haben, wo wir rationale Begründungsmöglichkeiten haben und Intuition, also das ist ein Beispiel, das mit Kinderbeispiel eine Sache, wo Intuition, wo man es nicht anders sehen kann, aber ich würde niemals Intuition neben einer Argumentation stellen und sagen, jemand sagt, fällt jetzt kein gutes Beispiel ein, aber Intuition kann halt alles sein, das ist das Problem. Ne? Aber wenn daneben eine rationale Argumentation steht, dann folgt die rationale Argumentation. Wenn die Intuition besser ist oder gleichwertig, dann muss man das rational argumentieren, dann sind wir wieder bei rationalen Argumenten. Wenn man jetzt auf Intuition eine Position stellt, dann kann man, obwohl, da kann man sie rational argumentieren oder nicht, aber man kann nachweisen, dass es nicht rational ist, dass es nicht argumentierbar ist. Ja, zu einem gewissen Grad würde ich wahrscheinlich mitgehen, aber ich bin mir halt immer nicht sicher, ob das so in die Situation ist, in der wir uns befinden, weil wir wieder, also das Problem oder der Unterschied zwischen den zwei Positionen, die wir hatten, den du geltend machen wolltest, sondern dass die andere eine Position dann übernommen werden sollte, war ja kein Unterschied im Sinne von hier findet rationale Erklärung statt und hier nicht, zumindest im gleichen Umfang, sondern die Position war ja, es gibt zwei Weltbilder und eine erklärt sozusagen schon das Phänomen Bewusstsein, deine Ansicht zu oder also deine, die Position vorschlagen, ja. Und die andere hat dann eine Erklärungslücke und kann nicht wirklich das Wesen vom Bewusstsein. Ja. Wir haben nicht unbedingt zwei unterschiedliche Weltbilder, würde ich sagen. Ja. Oder was ist denn der Unterschied von deinen Weltbildern? Ja, oder, also, wir haben ja die gleichen Grundlagen, ich gehe ja mit für Physikalismus und so weiter, und wir haben ja nur in diesem Weltbild dann andere Prinzipien. Aber wenn du andere Prinzipien hättest, die das erklären würde, dein anderes Weltbild, dann würde ich dir zustimmen, die in sich schlüssig sind. Nur bei mir war das so, dass du ja in diesem Bereich noch keine Erklärung hattest. Und dass man deswegen, bis man keine, also, hättest eine andere Erklärung, die rational begründet ist, dann würde ich sagen, und die in sich schlüssig ist, dann würde ich sagen, okay, vielleicht kann man es vergleichen, vielleicht ist dann deine besser und so weiter. Aber dann ist es Vergleich. Aber bevor das, wenn das nicht so ist, ist einfach keine Begründung da und dann muss man, wenn man ja rational gucken, okay, welchen Erklärungsansatz richtet den meisten Erklärungswert und so weiter. Und wenn jetzt Intuition sagt, ja, da drehen wir uns, glaube ich, auf den Kreis. Genau, aber da auf den Punkt wäre ich, glaube ich, schon eingegangen, weil es darum ging, dass derzeit eine bestimmte Erklärung, die nicht vorliegt, also wenn derzeit eine bestimmte Erklärung nicht vorliegt, das ist das Gleiche, wie dass eine Theorie diesen Aspekt der Welt überhaupt nicht erklären kann. Also das heißt, wenn... Ja, dann sind wir wieder bei Spaghetti Monster. Dann müsstest du auch einkaufen zu sagen, Spaghetti Monster ist genauso erscheinend wie meine Theorie. Da waren wir wieder, dass es Differenzierungsmöglichkeiten gibt. Ja, genau. Genau, aber dann würdest du auch sagen, dass meine Theorie besser ist als kein Erklärungswert. Also es gibt Dinge, die mehr erklären und weniger erklären. Und du würdest die differenzieren. Und da würde ich fragen, warum so etwas, was kein Erklärungswert, also noch keine Erklärung hast für oder gleichwert ist wie eine, die einer hat. Du machst anscheinend Unterscheidung, das ist Spaghetti Monster meine Erklärung. Ja, du sagst nicht, du meinst. Wenn du jetzt nicht auf die Intention beruhst, dann war ein gutes Argument zu sagen, von mir, wie die Intention zusammensteht, ist unbewusst, kann man nicht wirklich noch nicht zumindest empirisch nachweisen. Ja. Also es ist auch eine genauso metaphysische Annahme, nur dass du davon noch keine Erklärung wert hast, wie die zusammenfügt und zu deinem Urteil führt. Wenn du Intention genau erklären könntest, dann wäre Intuition eine gute Voraussetzung, um was zu erklären. Aber dann Intuition ist irgendwas, was nicht genau definiert werden könnte. Ja, okay. Dann ist es ja genauso metaphysisch, nur dass wir darüber noch nicht geredet haben. Naja, aber ich glaube dann, das wäre nur dann relevant, wenn ich sagen Intuition eben auf der gleichen Ebene oder genauso stark als Argument. Mein Punkt war ja, dass so verstanden. Nee, aber mein Punkt war ja, dass Intuition nur in dem Sinne als Argument fungiert, dass sozusagen meine Präferenz an welcher Theorie ich vorher festhalte. Ach so, aber wenn es eine andere Ebene ist, es ist nicht auf der gleichen Ebene ein metaphysisches Argument gegen die Position. Es ist einfach nur sozusagen die subjektive Perspektive, die Entscheidung, welche Theorie halte ich erstmal am plausibelsten. Aber es ist nicht auf der gleichen Ebene mit den anderen Argumenten. Aber dann würde ich kritisieren, dass kannst du so zwei behalten. Ja, exakt. Genau. Das Durchdenken müsste wäre doch so, wenn man ein Konzept macht, mit dem man auf diesem Grund, also Intuition, was man noch nicht ganz versteht, also was irgendeine Strukturen hat, die man nicht weiß, wie die funktionieren, auf diesem Grund an bestimmten Annahmen festhält, dann muss man sagen, ist das Festhalten an bestimmten Annahmen ja irrational, wenn man es gar nicht weiß, wieso. Und dann ist ja das System der Argumentation, was wir gegeben haben, wesentlich besser. Also, dann wäre die Frage, warum also wäre die Intuition kein gutes oder kein rationales Sache, um an einer Theorie festzuhalten. Da kannst du sagen, fühle ich mich so und fühle ich besser, und vielleicht halte ich emotional fest, aber theoretisch müsste ich die andere Sache höher anerkennen. Genau, also genau. Ich glaube, da ist dann der Kern, ich glaube, dann ist sozusagen die Kernunterscheidung, wie viel Gewicht man Intuition sozusagen beimisst, ohne dass man sie komplett erklärt. Aber wieso kannst du der Intuition überhaupt Gewicht beitragen, wenn man es gar nicht erklären kann? Weil Intuition ist ja genau, wir haben ja Intuition genau von Rationalität abgegrenzt, weil Rationalität ist ja das, was man erklären kann. Ja. Und Intuition ist also das, was man nicht erklären kann. Also ist es de facto per Definition empirisch fast, also gar nicht nachgreifbar. Ist einfach eine Sache, die irgendwie ist. Also ist irgendwie strukturiert, du sagst jetzt, wegen einer Sache, die irgendwie strukturiert ist, was ich nicht weiß, ist halt ja an einer Sache fest. Dann ist das für mich hat dann überhaupt keinen Wert, wenn ich es jetzt so sage. Ja. Dann wäre die Frage, genau. Dann kann man sich heranziehen, um wahrscheinlicher oder eher mal festzuhalten. Dann müsste man, so wie ich es gesagt habe, eigentlich sagen, das hat überhaupt keinen Erklärungswert. Erklärungswert, also, genau. Ich glaube, bei Erklärungswert würde ich halt wieder mitgehen, weil ich halt, wie gesagt, ich meine das ja nicht als Argument auf der gleichen Ebene. Aber wenn der Punkt ist, ich sollte Intuition überhaupt kein Gewicht beimessen, weil Intuition nicht sozusagen erklärt ist, sollte man nicht sagen. Wir reden ja gerade. Wissenschaftlich. Ja, genau. Ja, also, mein Gott, also wenn ich jetzt ein Paper schreiben würde oder so, dann wäre es vermutlich, dann würde man halt das Schmerz-Intuitionsbeispiel bringen und mehr könnte man nicht tun. Das würde genauso in physischen Auseinandersetzungen. Genau. Also es ist ein guter Indikator, dass da was sein könnte. Ne? Das will ich gar nicht sagen, dass es nicht wollte. Aber wie gesagt, ansonsten wäre das so, ich meine, wir machen ja rationalen aus, aber es ist eben nicht, dass Intuition wegnehmen würde, wenn jetzt keiner, man geht über die Straße und hat Intuition, man geht nicht da lang, da würde ich sagen, das ist ja nicht dumm. Nur weil wir es nicht erklären können, können wir das nicht benutzen, um Erklärungswert zu bieten oder zu sagen, kann ja genauso sein, dass du daran festhältst, weil finde irgendwas, das Symbol ist für irgendwas steht, was ich argumentiere, was du nicht willst. Ja. Das ist deine, damit ist die Intuition, das wissen wir ja nicht. Ne? Ja. Deswegen würde ich sagen, kann man sich nie darauf verlassen. Und wir wissen ja auch, Intuition kann ganz oft falsch, sind ja auf der Richtung, aber trotzdem kann ja falsch sein. Und wenn jetzt wieder das krasse Beispiel, keine Ahnung, ihr macht einen Krieg einen ungerechtfertigten Satz, es fühlt sich aber richtig an, die Intuition habe ich. Dann würden wir auch sagen, das ist überhaupt keine Wert, weil das ja an ganz vielen Dingen zusammenhängt, die gar nicht da sind. Müsste dann solche Entscheidungen, zum Beispiel Krieg zu machen, würde man ja wohl sagen, ja, Intuition, man sitzt da und dann sagt irgendjemand, ja, aber die Intuition sagt, wir machen das jetzt am besten. So, das würde man ja sagen, nee, doch gar keinen Fall, müssen gucken, rational gerechtfertigt ist, weil der Verteidigungsfall, bla bla bla. Da würde ich sagen, wie gesagt, hat die Intention einfach keinen, kann nicht wert, weil das kann ja die eine oder andere Seite ausschlagen. Ne? Du kannst ja nicht sagen, begründen. Ja, ich glaube, ich verstehe deinen Punkt. Ich schätze, dann sind wir auch da. Ich glaube, ich habe ein anderes Menschenbild. Ich glaube, wir sind nicht rein rationale Wesen. Ich glaube, das ist nicht die Art, wie wir entscheiden. Aber, also, das ist halt auch wieder. Ich stimme dir zu, aber ich würde sagen, die einzige Möglichkeit, wie wir uns austauschen, ist über das Rationalitätsprinzip. Wenn wir nicht Argumente gelten können, also Argumente zählen, aber zum Beispiel, wenn ich was argumentiere, warum was gut ist oder so, und ich habe gute Argumente, einer sagt, ja, aber es fühlt sich schlecht an, dann wären wir nicht in einer rational aufgeklärten Gesellschaft. Dann könnten wir einfach hingehen und sagen, ja, okay, der eine bietet rationale Argumente, sie sind aber nicht ganz erschöpfend, also fühle ich eher, dass es so ist. Das wäre für mich, also ich würde dir zustimmen, wir sind keine rein rationalen Menschen, aber genau. Auf der Ebene des Diskurses, der Diskussion, wie gesagt, spielen der Platz, den zum Beispiel Emotionen haben, spielen auf der Weise eine Rolle, in der wir das rational geben. Ja, genau. Ich glaube, was da sozusagen im Kern drinsteckt, ist einfach unterschiedliche Annahmen oder Voraussetzungen darüber, was Intuition genau ist. Also ich würde auch Intuition nicht mit Gefühl gleichsetzen, dieses Willkürliche. Ich glaube halt, es gibt Bereiche, in denen Intuition ein gewisses Gewicht hat, moralische Diskussionen beispielsweise, in denen würde ich das so sehen. Und vielleicht auch alte andere Themen. Und das ist sozusagen, ich glaube, das ist sozusagen der Disconnect. Wenn man sagt, Intuitionen haben eben diesen Wert einfach nicht, dann muss ich allem, was du gesagt hast, zustimmen. Ja, ja. Wenn man voraussetzt, Intuitionen haben einen gewissen Wert, oder was voraussetzt, ja, wenn man das annimmt, ohne Intuition vollständig erklären zu können, ist das wahrscheinlich wieder irrational. So. Aber wenn man das tut, dann folgen all diese Dinge eben nicht. Es ist witzig, das ist jetzt kein Totschlagargument. Ja. Nur interessant ist, die Intuition kann man nicht erklären, also es ist eine Intuition, die Intention begründet. Ja. Aber ich würde sagen, und damit, ja, ist schon ein gutes, ja, also, damit ist sie, also dann, da kann man jetzt sehr spitzfindig werden, naja, aber ist es auch eine Intuition, bis zu einem gewissen Grad, dass Intuition nichts wert ist, wenn sie nicht erklärbar ist. Also, dann würde ich ja nicht sagen, weil es ja rationale Argumente sind. Ich würde ja sagen, ich sage auch nicht, sie ist nichts wert, sie unterliegt nicht unserer Kontrolle und deswegen ist es schwierig, sie zu benutzen, ne? Ja. So ist das. Finde ich interessant, weil, wie gesagt, bei anderen metaphysischen Dingen, wo die wir nicht kontrollieren können, die weit weg sind, wo man dann auch nicht drauf eingehen will. Wie gesagt, Intention ist ja auch so, ne? Ja. Ich würde immer, ob ich am Leben auf Intention verlassen. Ja, eben. Aber, okay, das erklärt es vielleicht auch, weil für mich ist, also was wir hier gerade tun, ist für mich so ein Zwischenzustand. Es ist halt nicht rein rational für mich, sondern es ist Teil meines Lebens, weil wenn sich entscheidet, welche Theorien ich über die Welt glaube, also abgesehen davon, dass ich die Theorie vorgestellt habe und nicht darauf festklicken will, aber das ist letztendlich auch eine Entscheidung, die Teil des Lebens ist, sozusagen. Die Entscheidung, welche Theorien man glaubt, welche Theorien, was man über die Welt denkt. Ja, aber dann würde ich sagen, wenn du das mal sagen würdest, würde ich sehr kritisch, weil dann würdest du einen Diskurs lassen. Wenn du sagst, Argumente zählen nicht mehr, sondern Intuition. Für dich persönlich sowieso. Ich habe ja auch bei dir selbst tausend Sachen, wo ich dann überbleibe, weil ich auch intuitiv dabei bin. Aber ein rationaler Diskurs, wenn jemand auf dem Punkt, wenn jemand sagt, ich verlasse mich mehr als auf die Intention, oder ich werde das als Argument verlässt, also den rationalen Bereich, wenn man darüber kann man nicht mehr argumentieren. Was für eine Sache, dann sind wir die man weder falsifizieren, noch kann sie. Sie ist fair und sie ist schlimmer als meine Theorie. Oder eine Theorie, die nicht falsifizierbar ist, aber in sich logisch, ist Intuition weder falsifizierbar noch in sich logisch. Also es ist sogar noch schlimmer. Und darauf, wie gesagt, in echt nehme ich zustimmen und natürlich auch für dein echtes Leben, aber im Diskurs, wenn ihr da sind, nicht auf Argumente zu hören, wäre für mich, das ist eigentlich schon der Totschlag für einen Diskurs, weil Diskurs begründet man rational. Und wenn du gegen Diskurs bist, dann musst du das rational begründen, um das zu machen. Und sonst setzt du halt irgendetwas anderes, nicht rational Argument begründest, was dann das komplette System des Diskurses auseinandernimmt und unwertig macht. Und dann haben wir nichts, dann haben wir folgendes ein System, das keiner rationalen Logik folgt, de facto auch nicht, mit dem wir nicht gut arbeiten können. Das ist interessant. Dann würden wir halt sagen, aber ich glaube, lass uns auf unsere Intuition dann diskutieren, wir sagen, aber ich fühle, das ist richtiger, und dann hat das einen Wert. Das ist ja so, man argumentiert und der andere argumentiert besser und sagt, ich fühle, das andere ist besser, weil die sinnvolle Frage ist. Ja, dann würden wir ja sagen, hat keinen Wert, wir müssen ja argumentieren. Ja, also, Das ist interessant, weil ich meine, philosophische Diskussionen laufen recht häufig so ab, dass sozusagen, also manchmal zumindest, nicht immer, ja. Aber manchmal laufen Diskussionen auf so einen Grundstein an Intuition auf, wo einfach, es gibt verschiedene Theorien, ja. Und diese verschiedenen Theorien scheiden sich sozusagen an dieser Ebene. Das heißt, wenn ja. du die Intuition hast, etwas Bestimmtes ist der Fall, moralische Diskussion, ich habe das, Intuition, moralische Diskussion, ja. so etwas wie, ich habe die Intuition, das hier ist falsch, und jemand anders hätte einfach die Intuition, das ist richtig, dann wäre es sozusagen so ein Grundstein, an dem sich komplett unterschiedliche Moraltheorien scheiden, was dann nicht mehr wirklich verhandelbar ist. Also, ja. Also es gibt, also es ist nicht immer, ne, weil ja. das Ziel von Philosophie ist natürlich auch genau das zu unterfüttern und Argumente zu liefern, das ja. Ganze aufzubauen. Aber es kommt häufig genug vor, dass zumindest mein Eindruck her so einen intuitiven Grundstein gibt, auf den eine Diskussion aufläuft, wo Dinge nicht weiter verhandelt werden. Aber es ist nicht offensichtlich, dass es sowas nicht geben kann. Ja, weil, also, Moral, das ist das Problem, das ist aber Moral für so, soweit ich mich auskenne, das ist ein Problem. Sobald es intuitiv wird, ist es nicht mehr begründbar. Ja. Dann ist die Begründung, dass es intuitiv ist, selbst begründbar. Dann kann man nichts mehr darüber sagen. Das ist ja ein bisschen, ne, das Non-Konstruktivismus oder so. Und dann kann ja jeder sagen, was er will. Aber dann hat man auch die Position zu sagen, die Erkenntnisse allgemein sind schwierig. In dem Punkt, also wenn man sagt, wir verlassen den rationalen Raum, dann verlieren halt Argumente eigentlich ihre komplette Bedeutung. Weil sie dann, welchen Wert haben denn Argumente gegen Intuition? Wenn keine Argumente mehr zählen, dann kann man auch nicht argumentieren, dass Intuition weniger Wert hat als Argumente. Und dann würden wir halt, dann wäre es ein sehr starker Nihilismus, wenn es in bestimmten Bereichen ja. durch die Welt gehen und dann einfach sagen, wir diskutieren lange. Und dann kann immer am Ende jemand sagen, aber ich fühle, es ist anders und rausgehen. Und das ist für eine Gesellschaft, für eine Politik zum Beispiel. Ja, aber ja, aber das ist ja immer der also, ja. Sagt man, aber, du kaufst viel damit ein, ne? Ja, aber nur wenn man, das scheint mir ein Extremfall zu sein, dass man sagt, Intuition trumpfen Argumente oder so. Das ist, glaube ich, nicht das, was typischerweise passiert. Was typischerweise passiert, ist ein Wechselspiel aus beiden. Wenn ich eine Moraltheorie entwerfe, ja. versuche ich einerseits moralische Intuition abzubilden und andererseits versuche ich aber auch eine Theorie zu entwerfen, die Erklärungsarbeit leistet. Und es kann Fälle geben, wo die Theorie mit der Moral, mit der Intuition in Konflikt steht. Ja. Und dann ist immer, dann ist nicht festgesetzt, was gewinnen soll. Und dann ist es Abwägungssache. Und dann ist es genau, also dann ist. Dann wäre es wieder Intuition. Nee, wie bestimmst du denn? Was ist, aber wer, entweder wächst ab, dann ist es rational. Oder ist es, kannst du es nicht rational machen, dann ist es intuitiv. Du willst es dann abwägen, ohne es rational zu machen. Ja, aber der Entscheidungsprozess kann rational sein. Aber es ist ein rationaler Entscheidungsprozess. Prozess zwischen einem bestimmten Argument und einer bestimmten Intuition. Genau, aber was ist, dann sagst du, dann hast du ein gutes Argument und eine Intuition. Und wie wertest du, was besser ist? Genau, also ich glaube, da gibt es keine generelle Antwort. Genau. Was man sich dann tut, ist, man schaut sich an, was leichter ist dieses Argument als eine Erklärungsarbeit. Ja. Und man schaut sich an, wie sehr weiche ich das von der Intuition ab, wie klar ist die Intuition. Und sonst, so all diese Dinge werden in philosophischen Texten dann besprochen. Aber wie schwerwiegend ist das? Wiegt das überhaupt irgendwie was? Ja. Wenn jetzt meine Moraltheorie sagt, Töten ist das Beste auf der Welt und ich habe eine starke, sehr starke Intuition in gegengesetzte Richtung, dann hat das ein gewisses Gewicht. Genau. Also das ist ja das eigentlich. Ich kenne diese Texte nicht, von denen du sagst, weil ich es nicht so gelesen habe. Seit Kant ist ja eigentlich der Punkt, dass er gesagt hat, wie wir ja, eigentlich an Tugendethik zu sagen, man kann guten Willen haben, man kann mutig sein, man kann irgendwie was auch immer sein, tapfer und ja. so weiter. Aber das kann ja genauso gut wie genauso schlecht sein. Ja, weil du kannst mutig sein, damit würdest du. Und jetzt sagen wir mal, die Intuition, finde ich, ist halt keine, hat für mich keinen Wert, weil mit wem redet man denn? Von welcher Stelle geht man aus? Wenn jetzt Hitlers Intuition hätte dann den gleichen Wert wie andere. Erstmal. Nee, genau. Würdest du rational argumentieren? Dass es nicht so ist, würde es wahrscheinlich. Dann sind wir wieder dabei, dass die Rationalität darüber entscheidet, wie eine Intuition zu werten ist. Und dann haben wir klar rational als überlegen. Dann hat die Intuition überhaupt keinen Wert, außer den, den die Rationalität ihm gibt. Ja, ich glaube, was in solchen Fällen normalerweise passiert ist, ist halt nicht, wenn es um generelle Theorieentwürfe geht, hat halt nicht jede einzelne Intuition Gewicht, sondern es ist halt, was man, wenn man eine Moraltheorie entwirft, versucht man, die Intuition, die Menschen teilen, abzubauen. Aber das ist kein gutes Argument. Dann sind wir wieder bei Nazireich, wo ganz viele sagen, ja, es ist okay, Juden zu töten. Oder in China, wo vielleicht viele sagen, keine Ahnung, was ist okay, überwacht zu werden, irgendwie so. Also das ist dann würdest du sagen, quantitativ, wenn das quantitativ, was übrigens ein Argument wäre, quantitativ viele, die Intuitionen haben, wären ein Argument oder wer gleichrangig zum Argument. Und dann sagen, nee, das ist es ja nicht. Nur weil viele eine Intuition haben, die ja daraufhin wahrscheinlich übereinstimmend aus der Lebensgeschichte entsteht. Sagen wir, wenn im Mittelalter alle nach ihrer Intuition gelebt haben, dann hätten wir vielleicht, wären wir nie so weit gekommen. Mich. Ich meine, ich glaube, was normalerweise in Moraltheorien passiert, Moraldiskussion zu Moral, ist, dass Intuitionen hier nicht als Argumente fungieren, sondern als Erklärungsgegenstand. Das heißt, das, was wir erklären wollen, ist, dass wir bestimmte Dinge für gut halten und bestimmte Dinge für schlecht halten. Genau, achso, das ist einfach eine Position, dass du sagst, es gibt keine moralisch objektiven Erkenntnisse. Aber dann steht da Argumentation nicht. Ja, halt, du denkst ein bisschen, also das scheint mir so ein bisschen schwarz-weiß. Ich sage, das hat Gewicht und das ist Teil von dem, was wir tun. Genau, meine Frage wäre, wenn es Gewicht hat, welches Gewicht es hat? Und da habe ich dich gefragt, wie du das erklärst. Du hast ja das quantitative Argument gebracht, wo ich meine, dass es keine gute Bestimmung ist dafür. Und dann weißt du nicht, wie du die raus. Ich weiß nicht, ich mache immer die Extreme, weil ich die Zwischenschritte gar nicht sehe. Ich weiß nicht, wie meine Intuition besser setzen kann. Was ist denn das, wenn die Intuition besser ist? Wenn es stärker ist, dann können wir sagen, okay, Hitler hatte vielleicht ganz starke Intuitionen, was zu machen. Das war, Stärke können wir nicht nehmen. Quantitativ, ganz viele Nazis sagen, das Schlimme ist, im Mittelalter hatten alle Probleme mit Frauen, so. Quantitativ geht auch nicht. Aber was geht denn dann, um zu sagen, dass eine Intuition einen Wert hat, der... Was meistens geht, ist eine Mischung aus beiden. Wenn Leute ist klare Intuition. Das meinst du, ist ein Argument zu sagen, nur weil viele das haben und weil es... Es ist kein Argument, sondern es setzt fest, was der Erklärungsgegenstand einer Moraltheorie ist. Genau, aber dann sind wir wieder bei... Das beeinflusst. Also wenn du eine Moraltheorie entwirfst und sagst, dieses und jenes ist schlecht und das und dieses ist gut und du kannst mal eine total viel Erklärungsarbeit leiten. Aber deine Behauptungen sind in genauem Gegensatz zu starken Intuitionen, die alle Menschen teilen. Ja. Weil angenommen, du entwirfst eine Moraltheorie, die sagt, Mord ist super und Frieden ist schlecht. Und du könntest total viel erklären, warum gibt es so viel Krieg in der Geschichte der Menschheit, naja, weil das halt das Gute ist, nach dem alle streben. Warum gibt es so wenig Frieden? Also das ist jetzt tendenziös und ob es stimmt oder nicht. Du könntest all diese Dinge voll gut erklären, aber es steht halt im krassen Widerspruch zu moralischen Intuitionen, die viele Menschen sehr stark haben. Dann trägt das dazu bei, dass insgesamt die Position deiner Theorie schwächer ist. Aber ich verstehe noch nicht, weil also ich stimme dir zu, du hast ja gerade einen Ist-Zustand, wir waren, glaube ich, ja noch bei der ganzen Argumentation. Argumente, also wie besser sind, sage ich mal, als Intuition. Und dass es so ist, würde ich zustimmen. Ne? Ja. Dass auch in Moral Dinge grundsätzlich setzen muss, um sie zu intuitiv setzen, wie beim Kind, ab wann ein Mensch ist. Dann kannst du das irgendwie, das ist intuitiv, ganz klar. Aber sobald du ein Argument dazu kommst, musst du das Argument nehmen. Also was hast du als letztes gesagt? Dass die Intuition der das sind, was man teilweise erklären muss. Wenn du Theorie entwickelst, den starken Widerspruch. Ich glaube, wir müssen zusammenfassen. Okay. Danke fürs Zuhören. Wenn du jetzt selbst Lust bekommen hast, klick dich auf unserer Website zum Session-Kalender durch und komm selbst vorbei. Wenn du das Projekt unterstützen möchtest, schau dir gerne mal unsere Patreon-Seite an. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.